Willkommen bei den Weltraumaffen. Heute an diesem Sonntag beschäftigen wir uns unter anderem mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz und noch weitere gute, schlechte, wie auch immer Neuigkeiten aus dem Bundestag. Zum einen bin ich hier, der Chris, und dann haben wir noch den Abel. Juhu, hallo, verehrter Stammtisch, Dunkeldeutschland. Und Marsaffe. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Mondaffe ist auch da. Schalömchen. Ja, eine Sekunde, dann blende ich das gleich mal ein. So, wir fangen an, also es ist eingeblendet. Das finde ich gut. Ja, da das Clickbait. Ich will die Umfrage, das Umfrageinstitut wissen und wieso Was dauert rauscht es so hier? lange? Hallo, kann man bitte jemand die Triebwerke der Raumstation so ein bisschen drosseln? Ja, das hat gerade wahnsinnig gerauscht. Ne, jetzt nicht mehr. Das könnte Jetzt geht's, der danke. Zug bei mir gewesen sein. Dann muss ich das Fenster hier doch zumachen. Eieiei. Ja, Warum steht da weiß digital? Gehört der Postillon zu weiß? ja, kann sein, keine Ahnung. Oder die sind im gleichen Werbenetzwerk oder so. Ekelhaft. Postillon ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ist das eine Meldung aus dem Postillon, oder? Ja. Ja, So, jetzt also. sollte die Deutsche Bahn ihre Lärmbelästigung eingestellt haben bei mir. Okay, gut. David Duke. Ja, genau. Also, keine Angst, das wird heute kein Republika-halbstündiges Video-Stream. Wir wollen das nur, weil das ein englischsprachiges Video ist, deswegen haben wir uns entschieden, dass wir das mal nur quasi für euch zusammenfassen. Und zwar ist das diese Dame Caroline Sinders, die behauptet, sie hätte irgendwas mit Gamergate zu tun. Und das ist auch quasi so ihre Karriere jetzt und der Grund, warum sie auf so Republika-Veranstaltungen geht. Also. Ihr Claim to Fame ist, dass ihre Mutter angeblich von Gamergate geswattet worden ist. Echt? Und mit der Weine, ja, das hat sie damals behauptet und überall rum erzählt. Und darüber ist sie irgendwie, hat sie genug Ja, gibt es dafür irgendwie irgendeinen Beweis? Opferschäkel eingenommen, dass sie jetzt als Vortragende um die Welt reisen kann. Das ist doch auch eine Karriere, oder? Ja, gibt es Finde dafür ich irgendeinen gut. Beweis? Gibt es irgendeine Polizeimeldung? Ist irgendwas passiert? Hat irgendjemand Bilder gemacht? Hat irgendjemand ein Video gemacht? Das FBI hat eigentlich umfassende Untersuchungen dazu angestellt und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass zwischen den Gewaltandrohungen etc. und Gamergate kein vernünftiger Zusammenhang zu sehen war. Ja. Weißt du doch. Ja, Ja, aber aber. auf das FBI kann man sich doch nicht verlassen. FBI, das ist doch ein cis-heteronormatives, patriarchalisches Instrument, um die Frauen und Vielleicht Leute sollte zu man mehr so unterdrücken. Ermittlungsmethoden of Color einsetzen. Ich weiß nicht, vielleicht so Voodoo oder dass man sich über eine Spalte setzt und da an Kräutern riecht und Visionen kriegt oder so. Wie beim Ja. Mösendampfbad. Ja. Was? Also, ja, also das, was sie halt eben da erzählt, also in diesem Vortrag fällt mehrfach das Wort Gamergate, das ist immer so das ultimative Böse, weil es geht bei ihr halt eben um dieses Machine Learning, wie das in dem Titel auch schon steht. Also sie meint halt eben, dass man die Leute vor Harassment beschützen kann und sollte und dafür muss man halt die Algorithmen richtig trainieren, damit dann halt die Leute, die das Ganze dann da prüfen sollen, dann zum einen nicht sehen müssen, was sie emotional berührt, damit wir zum Beispiel Trigger Warning, Trigger Warning. ein Beispiel, was sie dafür halt hat, sind Nazi-Symbole. Also sie sagt in diesem Vortrag, wie bereiten wir Moderatoren darauf vor, Nazi-Symbole zu sehen? So, als ob das jetzt so schlimm wäre. Also wenn mir irgendwie sagt, einer sagen würde, so, du kannst dich für eins entscheiden, so entweder ich zeig dir jetzt ein Bild von irgendwie einem, dem sie die Rübe weggeschossen haben, oder von einer Enthauptung vom Islamischen Staat, oder du guckst dir mal kurz ein Hakenkreuz an, dann wüsste ich aber, wofür ich mich entscheide. Und ich würde mal sagen, die meisten Leute wissen das auch. Also. Also ich weiß nicht, ich würde das auch den einzigen Leuten, denen ich das zugestehen würde, wären Leute, die das KZ überlebt haben oder sonst in irgendeiner Form brutal von den Nazis gebeutelt worden sind. Aber wenn mir jemand Ja, aber auch die im werden Alter von sicherlich Frau damit, Sinders. die werden sicherlich auch Ja, damit klarkommen. aber ich meine ja auch nur jetzt rein hypothetisch, also denen würde ich das noch zugestehen, aber wenn ich mir überlege, dass dann vielleicht hier jemand in dem Alter kommt und sagt, ich bin gerade von einem Hakenkreuz getriggert worden, ich muss mir jetzt irgendwie Bleiche kaufen, dann ist das ist Ja, komisch ist schon. kindisch. Also, Ja, ist einfach kindisch, dünnhäutig und doof. ja, also sie sagt dann quasi auch, dass Algorithmen generell rassistisch sind und man muss immer gucken, wie viele Gender in Daten berücksichtigt werden Achso. und wie man die Ja, auf jeden Fakten Fall. checken kann, was auch immer das bedeuten soll. Du hast ja das Also, Video gesehen. ja. Begründet sie ihre Aussage, dass Algorithmen rassistisch sind, darauf, dass halt eben diese von Menschen lernen, die rassistisch sind? Nö, das ist quasi, das ist eine von ihren Annahmen halt. Die Ach, das ist nur Algorithmen eine sind halt Annahme. Ach ja, dann. rassistisch. Naja, gut, aber das passt doch zu dem, was wir im letzten Sonntagsstream hatten, wir dieses Ding von wegen, dass Maschinen nur von Geschichtsbüchern lernen können, die ja alle rassistisch sind. Also irgendwie alle Daten, die wir aus der Vergangenheit haben, sind rassistisch und wie sollen wir damit unsere KIs lehren? Also das scheint ja schon ein Ja, bisschen sowas in der Richtung, verbreiteter zu genau. sein, die Annahme. Und außerdem, klar, wer hat denn die Computer erfunden? Wer hat Programmiersprachen geschrieben? Wer hat das? Das waren halt zu einem großen Teil Männer natürlich. Und Männer sind, wie wir wissen, per se rassistisch und sexistisch. Klar. Dann sagst du mir so Natürlich. Sachen wie, stellen Sie sich vor, Nutzer hätten das Wort Gamergate einfach blockieren können. Wir hatten so ein großes Problem mit der Online-Hasskampagne Gamergate. Ja, weil die Leute sich keine zweite Accounts machen und andere Hashtags benutzen können. Ja, das Dann ist unmöglich. ja. Als ich das letzte Mal Bist geguckt du habe, einmal geblockt, hatte bist du viermal geblockt. das letzte Mal, als ich geguckt habe, hatte Twitter auch Block- und Mute-Buttons. Also weiß nicht, was die Caroline da Und für dann, ja, Probleme hat. mittlerweile haben die auch was, wo man irgendwelche Wörter, glaube ich, hinzufügen kann. Oder generell das so Maß, die einschränken. Caroline möchte, dass sie sich das nicht ansehen muss und da eventuell getriggert wird. Ja, deswegen soll das halt eben, sollen das die Seitenbetreiber machen. Ja, Aber ich muss mir die dann kann sie jetzt auch Caroline nicht sehen. ansehen und dabei ganz ruhig bleiben, oder was? Das ist wieder mal typisch. Man hat man so viel schwerer. Ja, Also, dann redet sie wenn man halt. mich fragt, ob ich mir mal kurz ein Hakenkreuz angucke oder Caroline Sinders, ja, würde ich auf jeden Fall das Hakenkreuz wählen. Also, wenn du den Zustand erreicht hast, dass sich ein Symbol so weit triggert, dass du wirklich Probleme bekommst, dann brauchst du eine Einweisung, eine psychiatrische Anstalt. Also, sorry. Ja, Also, und wenn du dann. so lebensunfähig bist, dass ein einfaches Oh, die haben Symbol halt dich schon. so aus der Fassung Die haben bringt. halt schon den Aha. Standard so, ich fühle mich unwohl. Also, sie redet da so von verschiedenen Sachen, die man auswählen kann, irgendwie, wenn man jetzt Harassment melden will. Und eine von diesen Sachen, die es da geben soll oder gibt oder wie auch immer, ist, ich fühle mich unwohl. Und sie mal sagt dann auch gleich wieder, dass das dann hätte direkt auffallen müssen, so, wenn ganz viele Frauen sagen, ich fühle mich unwohl im Zusammenhang mit dem Wort Gamergate. Und das hätte dann direkt dazu führen müssen, eigentlich, dass sie dann da irgendwie handeln und irgendwas Ja. tun, was sie jetzt aber offen lässt dann. Ne? Also halt, es wird dann nicht konkret irgendwie gesagt, was irgendwie passieren soll, weil das wäre auch, glaube ich, bei der Republika-Konferenz ein bisschen schlecht angekommen. Aber wenn man sich einfach nur hinstellt und sagt, so, ja, die sind alle böse, böse und da müsste man unbedingt mal was gegen tun, dann. Ja, ich fühle mich übrigens auch unwohl, wenn sich da eine hinstellt und verlangt, dass halt eben tiefgreifende Einschnitte in die Art und Weise, wie ich mich auf Social Media verhalte, ja, gemacht werden sollen. Ja, nur weil sich da jemand unwohl fühlt. Ja. Und sie sagt halt auch, dass Menschen das Ja. im Endeffekt entscheiden sollen und nicht Computer, weil die Ja. Menschen halt nach emotionalen Ah. Kriterien handeln. Ah, Und Caps das Lock. so, als ob das besser wäre. Menschen sollen es anscheinend entscheiden und am besten ich. Ja, genau. Ja, darauf läuft es So immer ist wieder das hinaus. dann. Es ist immer dasselbe Schema. Und dann auch wieder so ein Ding mit der Meme-Kultur, ne, die hat die ja enorm getriggert. Also sie meint halt Ja. eben, dass man so Memes halt verstehen muss, um halt den Opfern zu helfen. Also das hat Ja. sie wirklich Ich habe gesagt, den Opfern übrigens gerade helfen. auf Twitter, ich habe übrigens gerade auf Twitter ein Meme gepostet. Ne? Ich wollte nur Bescheid sagen, ich bin jetzt Rechtspopulist. Bist du. Ich habe auf Twitter in unsere Gruppe mal eben gerade noch den Artikel zum Thema Gamergate hat meine Mutti geswattet gepackt, falls du. Dann blende ich den danach gleich nochmal ein. Ja. Ich glaube, die Frau habe ich sogar mal getroffen. Das war auf der, wie hieß es nochmal, auf der Ludologie-Messe da, Digra. Ich glaube, die Frau war das sogar da. Mit der saß ich sogar schon mal in einem Raum. Haben sie alle drüber gesprochen, wie furchtbar Gamergate ist. Und ich saß Okay. und dachte so, ich darf jetzt bloß nichts Falsches sagen. Und der innere Frosch rangiert schon, weißt Auf jeden Fall du? arbeitet die Frau natürlich für BuzzFeed, ne? Ja, natürlich. Und für die hat sie halt die Alt-Right studiert und sie weiß halt ganz genau, was halt mit denen los ist, wie man ja auch in dieser Grafik hier im Hintergrund sieht. Das ist hier halt auch so Ausschnitt aus Wörtern, die die angeblich benutzen, die Alt-Right Was und ist GSS? die man dann halt irgendwie studieren muss, keine Ahnung. Das sagt sie halt nicht, aber es sind halt irgendwelche Wörter. Ah, okay. Ja, aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Alt-Right-Meme gewesen. Naja, egal. Ja, Ja, aber das sind BuzzFeed hier ist die. schon eine journalistische Nein. Institution. Das wollen Nein. wir schon festhalten. Das haben wir gestern gelernt. Wir haben pass auf, BuzzFeed ist ein antideutscher Blog. Das hast du gestern etabliert, ja? Ups. Ja, auf jeden Fall die 14 Worte, ne? Da regt sie sich drüber auf, dass Algorithmen die quasi nicht erfassen, weil ja die Worte für sich halt eben nichts Schlimmes sind. Also ist ja keine Beleidigung Weil dabei man einem oder so. Algorithmus ja nicht beibringen kann, eine ganze Sequenz von Wörtern zu suchen. Vor allem, wenn das eine feststehende Sequenz von Wörtern ist. Wen will Idee die war eigentlich dieselbe, ne? verarschen? Ich meine, auf Google muss ich halt Anführungszeichen benutzen. Außerdem Das wird der Algorithmus. arbeitet die Frau auch ganz eng mit dem Southern Poverty Law Center zusammen, das hat sie auch behauptet, um dann halt mit denen halt zu sehen, welche Worte jetzt in welche Kategorie fallen, Nazi, Alt-Right und so weiter halt eben. So, was haben wir noch als Schönes? Ach ja, genau, auch ein schöner Spruch von ihr war: Wie können wir Räume schaffen, in denen eine benutzerdefinierte Vorstellung von Sicherheit gilt? War auch sehr schön. My Keine Sicherheit. Das wäre meine Definition. Keine Sicherheit. safe space. 14 Ja, Räume. die Dings, die Kybra wollte doch auch Räume zum Denken haben. Das scheint irgendwie ein Thema zu sein im Moment. Ja gut, als Kybra würde ich sowas auch fordern, weil die hat scheinbar keinen Raum, wo sie denken kann. Ja, dann sagt sie halt, dass die Gamergater sahen sich als Protestierende und die Opfer haben es aber als das gesehen, was es war. Eine Harassment-Kampagne. Da ist sie ja auch voll, also sie stellt sich selber als Opfer dar. Ja. Kann aber da ganz neutral drüber urteilen, Ja, oder was? natürlich, ja. Und alles, was unter Gamergate gepostet wurde, das muss halt eben analysiert werden, irgendwie von so Experten wie ihr. Weil, wie sie gesagt hat, das handelt wahrscheinlich von White Nationalism. Wenn das unter Gamergate Gamergate handelt gepostet von wurde. White Nationalism. Nur alles, was unter Gamergate gepostet wurde, handelt wahrscheinlich von White Nationalism, meint sie. Also bei ihr Miles Chong bin ich mir nicht sicher, aber bei fast allen anderen. Genau, und wir brauchen einen öffentlichen Diskurs darüber, was wir unter Hate Speech verstehen und was wir auf den Plattformen für akzeptabel halten, ist auch was sie gesagt hat. Brauchen da keinen öffentlichen Diskurs drüber. Wir haben da Gesetze für, Cindy. Geh nach Hause zu Bert. Ja, und dann zum Schluss in dieser Fragestunde, das waren alles so Medienfuzzis, die da Fragen gefragt haben. Ich weiß gerade nicht, ob ich das hier irgendwie. Wer sind Sie und was machen Sie? Ja, aber weißt du, das ist halt Deutschland, Alter. Weißt, die ganzen SJWs, jeder lacht darüber im amerikanischen Raum und hier ist das schon in der breiten Öffentlichkeit breitgetreten. Hier sitzen dann Journalisten von allen großen Häusern vor der Carolins Inders und ich Sinders sagt, da gibt es furchtbare Videospielterroristen, die fragen nach ethischem Journalismus, aber das ist in Wahrheit weißer Nationalismus. Und dann sitzen da die Journalisten und denken sich, oh, ja, Ja. da muss man was unternehmen. Und das ist Deutsche, da werden Narrative gemacht, die bei uns in den Medien Ja. als mediale Sau durchs Dorf getrieben werden. Das ist. Da merkt man, das ist wieder typisch deutsch oder ohne Humor, das komplett seriös nehmen. Ja, das komplett ernst nehmen. Weißt du, wenn da so einer einem erzählt, dass halt da so Gamer sind Videospiele-Terroristen, das hast du gerade schön gesagt, weißt du, dann wie haben wir. die Amis das alles hinter sich und lachen sich schlapp, weißt du? Und hier fragen die dann noch ganz neugierig, ach, stimmt das Family wirklich? Networks are work networks. Und wie verhindern wir, dass es nach Deutschland schwappt? Technically filter bubbles. So, time for the next question. Where was the next question? Here's the next question. Great, thank you. Question. Hi, I'm Christian von Borges. I'm a filmmaker. I liked your talk very much. Thank you. I have a very general question concerning the outlook of your research. When you think about our societies and the impact that what you call emotional machine learning, what that might have in a political perspective, could you? Do you think in that way during your research? Are you more concerned with what is actually happening? Because I have the impression that people who actually program that, your examples with Google, they have an idea probably of society, right. And which is a, an idea that has a perspective. Can you elaborate on that, please? Passwort. Do you think the same? Weißt du, der fragt jetzt, ob es irgendeine yeah. Relevanz hat und ob die Menschen, die den Programmcode schreiben, ob die über queer-feministische Fragen nachdenken, während sie einen Algorithmus entwerfen. Und jetzt wird sie da sagen, ja, Google meint es ja auch nicht böse, die müssen mich nur einstellen, ich hätte gern $80,000 im Jahr, weil ich wurde mal belästigt, ich will keine echte Arbeit machen, ich bin infantil, ich stelle mich hier hin, ich bin ein armes Opfer, was anderes kann ich nicht. Ich bin so begabt wie ein Stück Brot. Ich, ah, hallo, gib mir Geld. Love out loud. Weißt du? For us, start with the question. Yeah, my name is Ingo Arz. I'm a journalist from Berlin. And I have basically two questions. The first is that you mentioned that you want to generate these secure spaces where people are protected from hate speech and so on. But I wonder if you run into the danger that you create filter bubbles where you keep those people who are affected to right-wing ideology out and you can't convince them of the opposite anymore. That's the first question. And the second one is, I was in the US last year and met the author of a book called Math of Mass Destruction. And her basic theory was that we need that algorithms who predict, for example, policing or who are used in Twitter to filter certain kinds, that they have to be open source in general. So we create kind of an ethic how to create and how to program algorithms. I don't know if you have a judgment on this. Well, ethische Algorithmen, okay. Dass die halt nicht von Kindern programmiert werden, oder was? Kann man einen ethischen Algorithmus auf dem Gerät von Foxconn programmieren? Ist ja auch die Frage. Fairtrade-Algorithmus. Ja. Bio-Algorithmen am besten. Nur von glücklichen Programmierern. Ich finde es halt auch so genial, wie Maas sein Netzwerkdurchsetzungsgesetz Push und jetzt Hate Speech Task Force einrichtet, wo man dann Zugriff zu den Unternehmen hat und dann plötzlich alle auf der Republika was erzählen von, ja, da sollte uns man mal mitmachen lassen, wir setzen uns da dann hin und dann sagen wir, Hate Speech ist so schlecht und da zensiert das mal. Also letztes Jahr war in jedem Vortrag irgendwas mit Hate Speech. Diesmal kommt irgendwie dieses, ja, wir brauchen Kontrolle über diese Firmen und wir müssen uns die Algorithmen, da wollen wir auch drüber schauen und die sind rassistisch, weil es weiße heterosexuelle Programmierer sind. So, das ist so der Unterton. Ich keine Ahnung. Die machen mir Angst. Autoritäre Linke. Ich suche gerade noch mal kurz den Link raus. Ja, die Frau Sinner ist echt. This is what a feminist looks like. Ja, es gab ja auch schon ein Interview mit ihr beim Bayerischen Rundfunk damals, da hatten wir auch drüber geredet. Und da sah die so weiß aus, ich habe in meinem Leben noch nie so eine weiße Person gesehen. Ja, die kann wahrscheinlich das Haus nicht verlassen, weil sie so oft getriggert wird. Ja, hier, also das ist der Artikel. That time the internet sent a SWAT team to my mom's house. Weil sie das außer Kontrolle geratene Harassment-Problem der Gamer-Kultur untersucht hat, ist ihre Mutter bedroht worden. Ach, natürlich. Müssen die Gamer gewesen sein. Ja. Anders kann das ja gar nicht sein. Ist bestimmt eine ganz liebenswerte Frau. Dieses komische, ein Bekannter von mir wurde von Gamergate geswattet. Ist das so das Äquivalent zu, mein Onkel arbeitet bei Nintendo? Hm. Versteht ihr den In-Joke? Es kann ja auch sein, dass sie vielleicht, ein Swatting da hatten. Ja. Aber ob das in irgendeiner Weise mit Gamergate, und diese Frau war ja niemand in Gamergate, bevor das hier passiert ist. Also sie hat darauf ja erst ihren Ruf bei den Anti-Gamern aufgebaut. Also warum hätte vorher, dann würde ich es viel eher verstehen, wenn man irgendwie Zoe oder Anita geswattet hätte. Einfach, also nicht, dass ich es verstehe, aber dass ich würde verstehen, wenn es passiert wäre. Aber dass hier irgendein No-Name und dann auch die Mutter von einem No-Name geswattet wird. Ja, das ist bei Gamergate ein ganz verbreitetes Phänomen, dass Leute, die beruflich keinerlei Erfolg haben, plötzlich irgendwie belästigt werden und dann in die Medien kommen, weil sie ein Opfer sind und weil sie sagen, oh mein Gott, guck mal, was da passiert ist. Also die teilen das ja auch auf. Manche gehen zur Republika, manche haben eine eigene Anti-Harassment-Organisation, wo sie Chef, CEO und einziges Mitglied sind und so. Ja, und die Frau arbeitet jetzt bei BuzzFeed und außerdem bei der Wikimedia Foundation. Ja, perfekt. Ach du Scheiße. Wir brauchen Ihre Unterstützung, damit Frau Sinders weiter bei uns arbeiten kann. So, jetzt schauen wir uns ein kurzes Interview mit Herrn Beckedahl an. Das ist ja einer der Initiatoren der Republika, und außerdem sitzt er auch auf diesem Medienboard Berlin-Brandenburg, wo halt eben entschieden wird, wer zum Beispiel Rundfunklizenzen bekommt und solche Dinge. Also es ist quasi das Äquivalent zum Landesmedienanstalt NRW und diesen Sachen. Herzlich willkommen, DCTP von der Republika 2017 in der Station in Berlin. Herzlich willkommen, Markus Beckedahl. Hallo, Philipp. Mitgründer, Mitinitiator der Republika. Ihr habt... Auch übrigens da im Hintergrund, ne? Ich weiß nicht, das sieht man wahrscheinlich. Hier ist das ZDF, das ist ZDF Neo, und da gibt es irgendwie so eine Überschrift, irgendwas mit von wegen Fake oder Real oder irgend sowas, also irgendwas mit Fake News. Das ist so die Scheiße, hat die da aufgebaut auf der Republika. Speaker? 1180, wobei einer ausgefallen ist, weil das Kind früher kam. Ist es nicht zu viel? Nö, wir glauben nicht. Also vor allen Dingen, wir haben ja 20 Bühnen, 3 Tage, ja. Wir haben fast 5 Stunden nach... Irgendwie sieht der Beckendahl merkwürdig aufgedunsen auf. Ich glaube, der hat ein Alkoholproblem oder irgendwas an der Leber. Das sieht so, das ist aufgedunsen, das ist nicht gesund. Ich weiß nicht, was es ist, aber gesund kann es nicht sein. Also, und er hat wahrscheinlich niedrigen Testosteronspiegel. Tja. Ja. Schreib's ihm halt mal eine AU. Das haben wir noch eine Weile Ruhe vor ihm. Wir hatten auf jeden Fall schon mal darüber geredet, dass es über ihn halt auch irgendwelche Anschuldigungen gibt. Von wegen, hätte sich irgendwie sexuell falsch verhalten oder so. Natürlich auch wieder ohne Beweise oder irgendwas anonymisiert. Ja, das hat er aber auch verdient. Ja, verbreitet auf irgendwelchen Blogs. Weißt, früher hatten wir mal noch eine Bewegung, eine Internetmenschenbewegung, die dann so gesagt haben, Zensur Solar und Stasi 2.0, geh weg mit euren Zensurgesetzen. Und seitdem er das irgendwie geschafft hat, die Republika mit Feminismus zu verschmelzen, ist das, was an Meinungsfreiheit, an Pro-Anti-Überwachungskram im Internet abläuft, alles irgendwie eingestampft, weil, keine Ahnung, kulturmarxistische Feministinnen da jetzt den Leuten auf der Nase rumtanzen mit Scheißdreckskulturmarxismus. Was anderes ist es nicht. Es ist Rotz am laufenden Band. Es ist eine Propagandaveranstaltung. Eigentlich solltest du als Conman dort auf die Veranstaltung gehen, weil dort findest du genügend Idioten, die dir jeden Scheiß abkaufen. Nur so als Tipp, falls irgendjemand ein Conman ist in unserer Zuschauerring. 500 Stunden Programm. Und wir freuen uns, wenn dann so viele Menschen mitdiskutieren, weil wir die unterschiedlichen Perspektiven mit ins Programm aufnehmen können. Love out loud ist das Motto. Was verstehst du darunter? Also ich verstehe darunter auch ein bisschen den Imperativ, selbst aktiv zu werden gegen eine kleine Minderheit in unserer Gesellschaft, die ja, Hass gegen ausschüttet, euch. Die die Diskussions- und Diskursräume verroht. Ja, würde ich auch sagen. Das sind vor allen Dingen aktiv werden, selbst aktiv werden gegen eine kleine Minderheit. Leben wir jetzt in der Demokratie oder leben wir jetzt nicht in der Demokratie? Also normalerweise sind Minderheiten eher was, was man schützen muss in der Demokratie, weil das ja halt eben eigentlich nicht vorgesehen ist, dass Minderheiten überhaupt was zu sagen haben. Und viel zu viele haben sich eigentlich zurückgelehnt in den letzten Jahren, als man diese Phänomene schon sah und gedacht, mich persönlich betrifft das nicht, aber es betrifft uns alle, wenn eine offene Gesellschaft angegriffen wird, wenn diese Diskursräume nicht mehr ermöglicht werden. Wenn eine offene Gesellschaft angegriffen wird. Leeres Gewäsch. Also da müsste man jetzt erstmal definieren, was das überhaupt bedeutet, offene Gesellschaft. Da müsste man definieren, wie die jetzt angegriffen wird. Und also ich kann mir zwar vorstellen, was er damit meint, aber es reicht halt nicht. Also nicht, um daraus abzuleiten, irgendwelchen Aktivismus. Das schon mal überhaupt nicht. Insofern versuchen wir Menschen zu befähigen, aber auch zu ermutigen, selbst aktiv zu werden, sich zu vernetzen und nach der Republika raus in die Gesellschaft zu gehen und für eine offene Gesellschaft zu kämpfen. Gibt es einen Kämpfen. Diese Journalistenveranstaltungen kämpfen. Ich zittere. Ja, aber ich meine, die haben nicht zu kämpfen, die haben zu berichten, objektiv über Sachen, die passieren und relevant sind und nicht zu kämpfen. Nee, das für Volkserzieher müssen das sein. Ja. Magister Germania, weißt du, das sind unsere Oberlehrer, die tun uns Haltung vermitteln und ihre wichtige Meinung ist richtig und wichtig. Und das ist gut, dass sie sich da stark machen und gegen eine kleine Minderheit hetzen, die scheinbar Hetzer sind. Das ist wichtig. Vortrag, Projekt, was hier präsent ist, auf den Bühnen ist, was dafür beispielhaft steht in deinen Augen? Es gibt ganz viele Projekte. Es gibt Facebook-Gruppen wie Ich bin hier, wo 35.000 Menschen mittlerweile vernetzt sind, die dann melden, wenn bei Medien, in den Kommentaren eigentlich nur noch Hass da ist, die dann Menschen motivieren, geht rein, bringt eine Gegenmeldung, Gegenmeinung rein, so dass halt Menschen, die halt quasi sich das durchlesen, nicht das Gefühl bekommen. Tut mir leid, aber der wirkt, als würde er irgendwie, keine Ahnung, in seinem Arsch ein Kilo Koks schmuggeln oder so. Also so schwitzt er und redet er auch die ganze Zeit. Ey, ich kann da kaum ernst bleiben bei. Ja, das meine ich. Mit dem Kerl stimmt irgendwas nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist, aber das ist total merkwürdig. Das wirkt ja voll unmenschlich. Es irritiert total, ja, echt mal. Wir haben da also eine Gruppe gebildet von Leuten, die alles mitlesen im Netz und die bei beanstandungswürdigen Sachen die Kontrolle einleiten und sofortige Gegenmaßnahmen veranlassen. Ja, das ist eine schöne Sache, Herr Beckedahl. Ja, top. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so schlecht endet. Das wird auf jeden Fall gut. Was da zu lesen ist, quasi die große schweigende Mehrheit darstellt in unserer Gesellschaft. Das ist sie nämlich nicht. Das ist ein Trugschluss. Das kommt nur zustande, wenn wir halt quasi dieser Minderheit unsere Diskussionsräume überlassen. Kann man denn jetzt noch Tickets kaufen hier für die Republika? Man kann auch Tickets kaufen. Die sind ein bisschen teurer quasi als im Vorverkauf. Deswegen ermutigen wir immer alle, im Vorverkauf hier hinzukommen. Und mit wie vielen Leuten, Besuchern rechnet ihr? Wir hatten letztes Jahr 8.000, in diesem Jahr haben wir mehr, so genau wissen wir es noch nicht. 8.500, 9.000, auf jeden Fall immer noch Wachstum. Und ja, keine Angst, das hat noch einen Grund, warum ich das noch abspiele, da kommt nämlich gleich noch was Lustiges. Und dazu kann man halt auch noch sagen, dass es einen Haufen Beschwerden darüber gab, wie voll es war, dass man keine Plätze für die Vorträge bekommen hat, dass die Schlangen ewig waren. Also tolles Wachstum für die Veranstalter, aber wenn man dann halt irgendwie, weil man halt einen Sitz für einen Vortrag in der Stunde warm halten will, einen anderen Vortrag nicht sehen kann, weiß ich nicht. Da. Also wir sind auch ganz verwundert darüber, dass halt die Medienberichterstattung eigentlich ausschließlich positiv ist, so viele Menschen sich freuen und wir trotzdem schlechten Wetters so viele lächelnde Menschen. Da bin ich auch sehr verwundert, dass ausschließlich die Journalisten, die bei euch auf die Tagung kommen, ausschließlich positiv über sich selber schreiben. Da bin ich auch sehr verwundert, wie man das mit dem Berufsethos des Journalisten vereinbaren kann. Da bin ich sehr verwundert, wie das sein kann, dass man euch nicht besser kritisiert in der Öffentlichkeit. Sehr verwundert bin ich da. Die Leute, die ganze Zeit Zensur fordern, dass man denen nicht besser auf die Finger schaut. Ist sehr bezeichnend für die deutsche Öffentlichkeit, für den deutschen Journalismus, dass man es dort nicht gebacken bekommt. Etwas kritisch mal nachzuhaken und sich die Leute anzugucken. Sehr verwundert bin ich da. Sehr bezeichnend. Ohne Spaß. Menschen hier vor Ort haben, die ja alle richtig Bock haben auf drei Tage. Trotzdem, ihr musstet euch letztes Jahr ein bisschen Kritik anhören wegen der Präsentation von gesponserten Talks. Ihr wolltet das ein bisschen ändern und deutlicher kennzeichnen. Wie ist das in diesem Jahr? Genau, das, worauf er mich anspielt, ist nämlich diese Sascha Pallenberg-Nummer. Ne? Der hat das ja quasi offengelegt, dass dieser einen Talk von dieser Firma hinter dem Adblock Plus, wo sie da verkündigt haben, dass sie jetzt mit Flutter zusammenarbeiten. Mittlerweile haben sie das Unternehmen übrigens aufgekauft, wenn ich mich richtig erinnere, dass das bezahlt war. Also dass sie quasi hingegangen sind und gesagt haben, hier, wir geben euch Geld und dafür dürfen wir unseren Talk halten auf der Republika. Dass sich die Leute, die dann bezahlt haben und zur Republika gehen, sich dann unseren Talk angucken können, für den wir bezahlt haben, dass wir den da halten dürfen. Und das war halt nicht richtig aufgelegt, nicht richtig offengelegt. Da stand halt irgendwas von Veranstalter sponsort oder irgendwie so ein bisschen. Nee, da stand einfach nur Republika Partner. Partner, ja. Mit keiner weiteren Erklärung. Genau, und das war auf jeden Fall das Ding. Und jetzt kommt der Wecke da ein bisschen ins Schwitzen. Da haben wir letztes Jahr den Fehler gemacht, weil wir neu im Team hatten, die halt die Sensibilität, die wir in den Vorjahren immer da reingesteckt haben, nicht beachtet haben und wir halt auch gar nicht dran gedacht haben, dass es ein Thema ist, wo man immer wieder darauf hinweisen muss. Das heißt, im Design sind dann zum Schluss Fehler bei rumgekommen. Das heißt, einzelne Sponsor-Talks waren nicht so klar gekennzeichnet, wie wir es sonst immer gemacht haben und wir es eigentlich auch letztes Jahr machen wollten. Dafür haben wir uns entschuldigt, den Fehler machen wir nicht nochmal. Dieses Jahr haben wir bisher da noch keine Kritik gehört. Okay, Markus, du musst los. Danke für deine Zeit. Ja, also, ne, ist nicht unsere Schuld. Das waren die Neuen. Gott, weil selbst wenn... stellt man nicht einzelne Mitarbeiter an, Prager, in dieser Funktion und in diesem Zusammenhang in so einem Interview. Da sagt man, da haben wir einen Fehler gemacht und wir machen das nicht mehr und wir geloben Besserung. Aber man sagt nicht, das waren nur so ein paar, wir haben, ist ja in jeder Firma gibt es Idioten, verstehen Sie? Das ist eklig und unwürdig. Ja, vor allen Dingen die letzten Jahre, also ich kann mich nicht erinnern, jemals was davon gehört zu haben, dass da Talks gekauft sind auf der Republika. Und ich beschäftige mich jetzt auch schon seit, ich glaube 2014 habe ich mir das erste Mal angeguckt, was da so für Heinis da irgendwie rumspringen. Naja, diesmal war es eher der offene Protest gegen die Leute, die halt da waren. Daimler wollten die manche da nicht haben und die Bundeswehr wollte schon gar keiner da haben. Also ja, Daimler schon seit Jahren Sponsor. Ja, aber trotzdem, es gibt immer wieder Kritik. Du weißt ja, ich habe Twitter intensiv beobachtet an den Tagen. Da war schon einiges zu den Themen. Gender and Diversity. Yay! Endlich. LSBTI. Was auch immer. Vielfalt. Lesben, schwul, transsexuell, intersexuell. Ah, okay. Wahrscheinlich. Ah. Ich dachte schon, es sei irgendwie eine Krankheit oder so. Ja, ist es doch auch. Nein, Quatsch. Nein, es ist Kulturmarxismus. Keine Ahnung, Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Ja. Wir brauchen überall Gender-Gauleiter für die marxistische Machtergreifung. Gender-Checkliste. Der Institution. Ach, Gender-Mainstreaming aktuell. Geringer Mehraufwand, besseres Ergebnis. Das ist doch Grützdreck. Der Plan von wenn wir Gender-Sachen berücksichtigen, das heißt, dass so Gender-Fluid-Demi-Queer-Menschen die Produktion steigern, das heißt, die können wir höher besteuern und dann geht es dem Staat gut oder was? Ich, ich, Ich finde es so jedes Mal so interessant, dass das im Gender heißt immer, alle Leute sind gleich, alle sind gleich, aber jeder hat es vielfältig unterschiedlich in seiner Art und Weise. Und aber wenn man speziell Gender-Kram beachtet, dann wird eine Firma produktiver dadurch, dass er einen toten Posten schafft, der sich mit Bürokratie beschäftigt und mit sich selber und mit Nabelschau. Also. Ja, wie hast du in deiner Firma keinen Gender-Beauftragten, der für Diversität sorgt und Ausgleich und alle Quoten einhält? Nein, wozu auch? Wegen der Vielfalt. Ja. Muss doch ganz Fragen stellen. Bist du nicht auch der Meinung, dass deine Arbeit viel besser gemacht werden würde, wenn die Hälfte davon eine Frau macht? Ja, schon, auf jeden Fall. Schlecht ist es nicht, dann kannst du ihr 30% weniger bezahlen, habe ich gelesen. Ja. Ja, damit tun sich halt die Gewerkschaften auch ins Bein schießen. Weißt, was machen wir? Wir reden jetzt über Gender-Kacke, nicht über Lohn und so für alle, sondern wir machen jetzt stark für Gender. Ja. Das ist ja schon sehr bezeichnend, ne? Wenn es nicht irgendwie heißt, fairer Lohn für alle, sondern fairer Lohn für Frauen. Ja. Naja. Okay. Ja gut, das haben wir ja bei immer, wenn es um Gender und so ein Scheiß geht. Immer dabei steht, Frauen sind von dem mehr betroffen und Frauen sind von dem mehr betroffen. Eine von fünf obdachlosen Personen ist eine Frau. Argumente gegen ultrakonservative Neurechte und christlich-fundamentalistische Behauptungen. Die haben die Gamergate-Bewegung vergessen. Ja, die wurde doch mit genannt. Das ist wahrscheinlich alles von denen. Du weißt doch, White Supremacy. Genau, da geht es wahrscheinlich um White Supremacy. 2 Euro. Was? 2 Euro. Aber ich kann es auch als PDF lesen. Worüber Lehrkräfte und Eltern wirklich besorgt sein sollten. Was heißt hier Geschlecht? Eine Familie ist wenn. Oh Gott, Gott, Gott, Gott. Ich bin gar nicht gläubig. Du hast gerade Gott gesagt, du christlich-konservativer. Ja. Ich habe nur gesagt, dieses Stück Heilbutt wäre gut genug für Jehova. Mit ihrem Eintreten für eine Pädagogik der Vielfalt und für Antidiskriminierungsarbeit, bla bla bla. Die Gewerkschaft, was? Die Gewerkschaftsarbeitsgemeinschaft LSBTI hat die Broschüre erarbeitet. Ja. Das ist interessant, weil. Da gehe ich halt einmal von aus, dass viele LSBTI-Menschen in dieser Gruppe sind. Und warum verfickt nochmal schreiben die 2% oder 3 in der Bevölkerung, die von der sexuellen Norm nun mal biologisch abweichen, warum schreiben die einen Leitfaden zu Sexismus? Ja, das sind Profis, du musst denen zuhören. Also das ist genauso wie das Schizophrene viel besser über ihre Sachen Bescheid wissen wie Ärzte. Das ist bekannt, weißt du? Das ist total gut. Du tust dich hier der Vielfalt verwehren und bunt ist gut. Ich verstehe auch nicht, warum sie die Sachen ausschreiben und dann einen Stern machen und dann sagen, wofür der Stern steht. Könnte man nicht einfach auch nur den Stern machen? Wir haben seit Jahrzehnten einen Stillstand in der Lohnentwicklung in Deutschland. Und jetzt kommt eine Gewerkschaft auf die Idee, dass sie für multisexuelle Menschen besondere Lohngleichheitschancen erreichen wollen. Das ist, ich weiß nicht, also mehr Verachtung fürs Proletariat kann man, glaube ich, auch irgendwie nicht mehr zeigen. Na, hier also geht es ja jetzt um Erziehung und das finden die halt wichtig in der Erziehung. Dass multisexuelle Menschen nicht benachteiligt sind. Ja. Was bist du, wenn du multisexuell bist? Was bedeutet das überhaupt? In der Erziehung ist das total wichtig, dass die Leute multisexuell sind. Multisexuell, das ist, ich, keine Ahnung. Das ist, oder asexuell. Du, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass so ein paar Kinder auch asexuell sein können. Ja. Das ist halt wie Multivitaminsaft. Sei doch mal nicht so fantasielos, ey. Ich verstehe das nicht. Wie kann man so degeneriert sein? Warum? Das Bildung, Alter. Wir haben seit Jahren gehen die Ergebnisse runter, also was du an Bildung erreichen kannst. Wir haben mittlerweile die Hälfte der Jahrgänge, die ins Abitur reingeht, und wir brauchen jetzt multisexuelle Aufklärung für die Lehrbeauftragten. Die Auseinandersetzung also, mit diffamierenden. Wenn das kein Kulturmarxismus ist, dann weiß ich auch nicht. Es könnte aber auch Postmodernismus sein. Oder Adorno-Kacke. Ja, das ist halt auch, das ist ähnlich wie die Einleitung zur Republika, das hat ja dieses Jahr die Frau Emke gemacht, die auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels gewonnen hat. Und die hat auch, anstatt über das Thema zu reden, also sie hat vorgegeben, sie will über Love Out Loud reden, aber jedes zweite Wort war Queer, Identität, homosexuell, keine Ahnung. Also sie hat eigentlich nicht über Love Out Loud geredet, sondern nur an ihrem Bauchnabel geschaut und über das geredet, was sie da gefunden hat. Und genauso kommt mir so eine Broschüre halt auch vor. Und sie geben aber schwulen Leuten einen schlechten Ruf. Schwule sind nicht alle so, wie das in der Broschüre dargestellt wird. Nee, das sind ja, diese ganze LSBTI, das ist ja auch nur eine kleine Fraktion von den Leuten, die so wirklich fühlen und leben. Ich meine, das ist ja, aber sie müssen trotzdem überall repräsentiert sein, ja. Ja, aber ich denke, es wird, also du wirst genug Homosexuelle und anders Betroffene von dieser Beschreibung finden, die sagen, ich will mit dem Scheiß nichts zu tun haben, ich will mein Leben leben. Ja? Genauso wie du in Amerika viele Schwarze findest, die sagen, Black Lives Matter soll mich in Ruhe lassen, ich arbeite für mein Geld und ich habe ein gutes Einkommen, ich fühle mich mit denen nicht verbunden. Ja. Also das ist ja nicht, das hängt ja nicht nur an einer Identität Schicht irgendwie, sondern jeder von uns hat ja ganz viele Identitätsschichten, aber die müssen die halt alle in Schubladen tun. Ah. Ja, und jetzt sind sie hier irgendwie bei Behinderten, die sie dann Menschen mit Beeinträchtigungen nennen, als ob das jetzt irgendwie so anders wäre. Ein bisschen so wie diese People of Color-Geschichte. Ja, seitdem geht es den People of Color doch auch viel besser, Chris. Das musst du jetzt auch mal anerkennen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Also Sudan zum Beispiel hat das total viel gebracht, dass die da jetzt nicht mehr irgendwie Black genannt werden, sondern People of Color. Migrantische Familiengeschichte ist auch Vielfalt. Und das ist wichtig. Also immer mehr erfolgreiche Fernseh- und Filmformate erzählen wertschätzend vom Leben von transidenten Menschen. Mein Sohn Helen, Transparent, Romeo's The Danish Girl. Ja, und das trägt vielleicht auch dazu bei, dass diese ganze Hysterie sich nochmal potenziert. Und deswegen muss man Kindern das schon in den Kopf drücken, damit die auch vielleicht anders sein wollen. Ich wollte früher Pirat werden halt. Denn also ich hab's geschafft. Die Generation von heute möchte heute dein Sohn Helen werden oder was? Ja. Ich wollte Pornostar werden. Aber ich bin zu hässlich. Und doppelt so doof. Ja. Ach nee. Hast du wenigstens einen schönen Penis? Ja, soll ich den mal rausholen? Vielfältiges Leben. Wenn wir hier schon bei Multisexualität sind, möchte ich auch über meine verblichene Pornokarriere sprechen. Also ich sitze eh seit 3 Streams hier immer nackt mit der Adidas-Jacke und einem riesen Sombrero auf. Ne? Ja. Zum Glück hast du gesagt riesen Sombrero und nicht was anderes riesiges. Ja, und dann auch deine hier Tag. Wird wieder so aufs Englische gegangen, um das irgendwie, keine Ahnung, besser wirken zu lassen oder so. Schlauer. Ja, das ist eine Anspielung auf I Am What I Am halt, auf den Song. I don't want fame, I don't want pity. Kenn ich gar nicht. Naja. War das doch, ja. Ja, doch. Ja. Vielfältiges Leben gegen einfältige Vorurteile. Da, Definition, Zweigeschlechtigkeit und Heteronormativität. Och, Scheißdreck, ey. Als zweigeschlechtlich wird die in unserer Gesellschaft zugrunde liegende Einteilung der Menschen in Männer und Frauen bezeichnet, aus der eine gegen geschlechtliches Begehren, Heterosexualität, abgeleitet wird. Abweichung dieser Ordnungsvorstellung, Heteronormativität, werden oft als anders oder nicht gleichwertig betrachtet. Ach, gleich jetzt hier wieder als, weißt du, das meine ich nur abwertend, ja. Wenn in der Schule beigebracht wurde, es gibt ursprünglich zwei Geschlechter, männlich und weiblich, und die das dann auch so weitergeben, dann meine ich das nur abwertend, ja. Das ist so ein Schwachsinn. Nein, Geschlecht gibt es nur als Regenbogen und es ist fluid. Ja, Geschlecht ist ein Spektrum. Und Autismus ist auch auf dem Spektrum. Ich bin eindeutig in dem Spektrum, das flüssig ist, geboren, und aber ich bin so geboren und die Natur hat mich so gemacht. Ich will nicht, dass mich die Gesellschaft beurteilt, und deswegen habe ich mir 400 Definitionen überlegt, damit man mich viel besser beurteilen kann. Weißt du, keine Ahnung. So. Ja. Und auch, wie schön das da oben eingefädelt wird. Die in unserer Gesellschaft zugrunde liegende Einteilung der Menschen in Männer und Frauen. Nicht ganz, sondern die der Säugetiergattungen und vielen anderen Gattungen zugrunde liegende Einteilung in Weibchen und Männchen, aus der ein gegengeschlechtliches Begehren zum Zweck der Fortpflanzung entsteht. Evolution, Biologie, aber das triggert die wahrscheinlich wieder alle. Ja, deswegen wird hier so ein Schwachsinn von angestellt, in unserer Gesellschaft, bla bla, Kackdreck. Ich finde es halt genial, dass du das halt auf dem Rücken vom allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz drüber schultern tust und dass du mittlerweile da so einen richtigen Kropf hast von Bürokraten, die sich selber, ich weiß nicht, im Kampf mit der Realität wehren und versuchen, die Definition immer weiter auszudehnen. Ja, vor allen Dingen ist es auch lustig, dass hier halt eben Religion explizit aufgeführt wird, weil das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, da gibt es ja in Paragraf 9 diese Ausnahme, diese besonderen Loyalitätspflichten, dass du halt eben Nachteile haben kannst, wenn dein Arbeitgeber von einem religiösen Weltanschauungsbetrieb halt eben, also der schreibt halt fest, was Loyalität bedeutet im Rahmen seines eigenen Selbstverständnisses, wie das da heißt in dem Gesetz. Und wenn du dich da dann halt nicht loyal verhältst, also zum Beispiel halt eben, keine Ahnung, dich scheiden lässt oder homosexuelle Beziehungen hast oder was weiß ich nicht was, dann kann man dich dafür halt kündigen. Dann kann man dich benachteiligen deswegen. Und das ist dann wieder eine Ausnahme, die wir da haben in Deutschland. Kinder brauchen Schutz und Zuwendung hier bei euch. Fall. Ja, ich finde das richtig. Da Regenbogenfamilie. Als Regenbogenfamilien werden Familien bezeichnet, in denen die Eltern jenseits der heterosexuellen zweigeschlechtlichen Norm leben. Wunderbar. Ich hatte eine Bekannte, also, deren Eltern waren Nudisten. Die sind immer nackt zu Hause rumgelaufen. Deswegen hat niemand die zu Hause besucht. Waren das dann auch Regenbogenmenschen? Und die Kinder waren rassistisch gegenüber nudistischen Eltern. Das geht ja nur darum, dass die keine Klamotten tragen und nicht um deren Geschlecht. Habt ihr aber Nude Day in eurer Familie? Was seid ihr für welche? Aber das ist ja bestimmt irgendwie in Verbindung mit Multisexualität. Also homosexuelle Paare leben jetzt in einer, wenn die Kinder haben, leben in einer Regenbogenfamilie. Oder sind eine Regenbogenfamilie, ja? Habe ich das richtig verstanden? Wieso muss man dafür eigentlich ein neues Wort erfinden? Warum nicht einfach, keine Ahnung, gleichgeschlechtliche Beziehungen? Der Regenbogen ist gut. Der Regenbogen ist dein Freund. Ja, super, das heißt, Regenbogen, überall Regenbögen, weil 5% der Bevölkerung gerne Schwänze lutscht oder so. Wie müssen wir da nicht eigentlich nur gucken, wo die den Topf mit dem Gold haben? Müssen wir nur die ausspähen? Nee, aber am Ende vom Regenbogen ist doch immer der, wenn das eine Regenbogenfamilie ist, dann müssten die doch eigentlich einen Topf mit Gold haben. Also vielleicht können wir die Weltraumwaffen doch irgendwie finanzieren. Ja. Überleg mal. Hier, Frau Kipetri. Stark. Ethnopluralismus, worüber Lehrkräfte und Eltern wirklich besorgt sein sollten. Darüber, dass das Stimmvieh später, wenn es aus der Schule rauskommt, auch das richtige Kreuz machen kann. Bitte die nächste Generation grün nacherziehen und bitte das in der Schule schon vermitteln, dass grün toll ist. Und dann ist alles in Ordnung. Man muss nicht lernen irgendwas, was du im Leben brauchst oder so. Nee, zweiter Satz der Thermodynamik ist alles egal. Hauptsache, du kannst Björn Höcke, Frauke Petri und Regenbogenfamilie voneinander unterscheiden. Darüber ist was Interessantes, ja. Weil doch gerade wieder einer gefragt hat, warum basht ihr eigentlich immer die AfD und warum findet ihr die AfD nicht toll? Wenn es nach der AfD ginge, müssten Schüler an Nacherziehungskursen teilnehmen, deren Kosten die Eltern teilweise übernehmen sollen. Da halte ich genauso wenig von wie von Rehabilitationszentren für Hate Speech Täter. Ja, wobei also, wir natürlich jetzt nicht geprüft haben, ob das überhaupt stimmt. Also. Ja, das kann ich mir von der AfD aber also schon vorstellen und ich hoffe einfach mal, dass sie hier entsprechend die Arbeit geleistet haben. Aber wenn die AfD sowas fordert, dann da ist dann ein Beispiel dafür, warum ich die AfD auch nicht toll finde. Ja, 2014 ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Also war in AfD-Zeit, weil die hat sich doch erst 2013, glaube ich, gegründet. Nacherziehungskurse, Arbeitslosen, geringverdienenden Eltern, die nicht zahlen können, wird Zwangsarbeit angedroht. Ja, aber das ist auch wieder so ein Witz eigentlich. Da wird dann eine Forderung genommen und da wird aber gleich noch was hinten dran geklebt, was dann ja, eigentlich gar nichts politische damit Erziehung, zu tun hat. Da, ja genau, dieses AfD-Gebäsche da jetzt in diesem Pamphlet. Ja? Warum redet da keiner drüber? Echt, ey. Egal wie die Erziehung aussieht, egal wie die wie der schulische Werdegang aussieht, am Ende muss ganz klipp und klar feststehen, dass sie nicht AfD wählen. Ja. Oh Mann, was für ein Scheiß, ey. Der Begriff Political Correctness oder politische Korrektheit bezeichnet eine Sprache, die Formulierungen vermeidet, die Gruppen von Menschen kränken, beleidigen oder diskriminieren können. Zumeist bezogen auf Geschlecht, liche oder sexuelle Identität oder Ethnie. Ja, Political Correctness ist ein Maulkorb, nichts weiter. Ja, das ist ein Instrument oder ja, doch, um Diskurs zu erschweren, zu vermeiden und der Person, die behauptet, du wärst politisch unkorrekt, ein Druckmittel zu geben, um ja, dich halt zu diskreditieren. Wir befinden uns scheinbar gerade in einem neurechten Kreis. Echt? Schon wieder? Ja, weil da steht doch. Wird der Begriff jedoch als Zensur oder Denkverbot umgedeutet? Der wird nicht umgedeutet, sondern das ist einfach so. Du hast ein paar Ideologen, die es geil finden, anderen Leuten vorzuschreiben, was sie denn bitte zu denken haben. Und die so ängstlich sind, wenn Leute zum Beispiel Ironie verwenden, weil sie das nicht genau wissen können, was die andere Person weiß, dass sie sich das anmaßen, den anderen Leuten das aufzuerlegen, wie sie sich denn bitte geordnet zu äußern haben. Und das ist das eins von den übelsten Problemen, was wir in der deutschen Öffentlichkeit überhaupt haben. Weil damit geht jede Form von eigenständigem Denken verloren. Das ist dann verordnete Demokratie von oben, die eingeschränkt wird durch Sprachverbote. Und das ist dann eigentlich für den Arsch. So von vorne bis hinten. Weil entweder sollte das Volk aufgeklärt sein, weißt du, Aufklärung, eigenständig nachdenken, auch eigenständig mal dumme Scheiße reden dürfen, ohne dabei gleich von der Gesellschaft hier gebrandmarkt zu werden. Als jemand, der, mit dem darfst du nicht mehr reden. Da haben wir alle gemeinsam beschlossen, dass wir den öffentlich schämen wollen. Und da haben wir unser Ritual, jeder hat das Wort Haltung dreimal gesagt und dann haben wir uns vor der Kahale verbeugt und dann haben wir auf ihn gezeigt. Und haben gesagt, das ist Dunkeldeutschland, den wollen wir hier nicht haben. Weißt du? So. Ja. Was mich an der Sache einfach so ankotzt, ist, dass halt eben, was wollte ich jetzt gerade nochmal sagen? Genau, dass halt eben überhaupt keine richtige Debatte mehr zustande kommt, weil die Leute sagen so, ja, mir gefällt aber nicht die Art und Weise, wie darüber gesprochen wird. Und das ist halt eben auch der Political Correctness zu verschulden. Ne? Mal abgesehen davon, dass sobald sie etabliert ist, ja, einfach nur dazu genutzt wird, um halt eben neue Begriffe zu definieren, die dann nicht mehr politisch korrekt sind, ja, damit man halt eben, wie du schon gerade gesagt hast, mit die auf Leute zeigen kann und mit dem darfst du nicht reden, der hat böse Wörter benutzt, ja. Es ist hier, das finde ich ja auch schon echt perfide. Zwar distanzieren sich die besorgten Eltern die Demo für alle und die AfD allein, aber schon diese besorgte Eltern und Demo für alle auch gleich wieder in diese Kiste zu stecken. Das sind Bürger, die ihrer Besorgnis und ihrem Ding Ausdruck geben in der Öffentlichkeit und das ist von der Verfassung genauso geschützt. Ja? Und wenn die fünfmal demonstrieren die Woche dann und die das erlaubt kriegen, dann ist das immer noch von der Verfassung geschützt, auch wenn die eine Anti-PC-Strategie fahren. Nein, das müssen wir verbieten. Da müssen wir in der Schule, die Lehrer, die müssen wir erreichen, denen müssen wir sagen, dass das ganz böse Menschen sind. Wir müssen die schämen, wir müssen Leute verfolgen, die bestimmte Wörter sagen. Das ist ganz wichtig für die moralische Überlegenheit. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das wird auf jeden Fall auch alle unsere gesellschaftlichen Probleme lösen. Arbeitslosigkeit, ungleicher Verdienst und was da alles ist, Zuwanderung. Das wird alles gelöst, wenn wir nur endlich politisch korrekt sind. Also und dran glauben, dass es 53.000 Gender gibt. Kennt ihr noch den Gessler-Hut bei Wilhelm Tell, wo der Hut aufgehängt worden ist vom Gessler in Altdorf? Also weißt, wo jeder Vorbeikommende den grüßen musste, damit sozusagen der Machtanspruch gewahrt ist, dass das ganze Völkchen da rumläuft und dann jedes Mal den Gesslerhut grüßen tun. Für mich ist Political Correctness nichts anderes, als sich der Obrigkeit andienen. Du tust die bestimmten Vokabeln aufsagen und dann sagt man, okay, der ist bereit, sich unterzuordnen, mit dem können wir was machen, den können wir weitergehen lassen. Das ist nichts anderes wie Etablierung von Macht. Keine Ahnung. Das ist nichts anderes. Das ist ein Gesslerhut, der aufgestellt wird. Ja, also diesen Satz finde ich auch ziemlich übel hier. Die Anti-PC-Strategie ist charakteristisch für den politischen Rechtsextremismus. Also, sind wir rechtsextrem? Nach diesem Jahr schon, ja. Wir haben ein reaktionäres Weltbild, das wollte mir ja auch mal einer erzählen. Ich wäre so reaktionär. Ich bin gefragt, wie er das meint. Ja, in gewisser Weise sind wir schon ein Stück weit reaktionär. Wir sehen uns schon nach einer Gesellschaftsstruktur zurück, so ein bisschen. Weil wir wissen, also ich zumindest habe die ja noch voll kennengelernt. Ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber früher gab es ja diese ganzen Dinge wie Höflichkeit, Rücksicht und all diese Dinge. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ja, und egalitäre Grundhaltung, ne? Da deuten sie ihren Kram, deuten sie um, ne? Das ist dann egalitär. Was ist denn daran egalitär, wenn man seine eigene Sprache ändert, um irgendwelchen kleinen Grüppchen da egalitär wäre, wenn man den Grüppchen sagt so, nee, du kriegst keine Extrawurst, das wäre alle gleich jetzt hier. Das wäre egalitär. Aber das ist ja deren Lieblingssportworte mit neuen Bedeutungen versehen. Behauptung und Gegenargument. Ich glaube, jetzt wird's gut. Was heißt der Geschlecht? Es sei erwiesen, dass es nur zwei Geschlechter gibt, nämlich Mann und Frau. Vor allem Behauptung. Ja, Behauptung, ja. Vergleich besorgte Eltern. Also spätestens jetzt würde ich mir auch Sorgen machen, wenn das als Behauptung hingestellt wird. So, ja, das ist so die Behauptung, aber wir erzählen euch jetzt mal, wie es wirklich ist. Ja, später fehlende Eindeutigkeit, das ist ja Intersexualität, aber... Der Hormonhaushalt... ist weder eindeutig männlich noch weiblich. Ja, das ist aber alles Intersexualität. Das ist ja auch, das bestreitet ja auch keiner, dass das eine Gruppe ist, eine sehr kleine Gruppe, die da gewaltige Probleme draus hat. Aber das hat ja nichts mit Transmenschen zu tun. Geschlechtersensible Medizin. Irre ich mich oder gab es schon immer Frauenärzte und Urologen und so? Also, oder brauchen wir jetzt dann für jeden, kann ich dann Dragonkin Furry Arzt werden? Oder? Ja, also es gab wohl schon irgendwie mal so einen Fall, wo sie, also es gibt auf jeden Fall, also ich habe auch mal in meiner Sanitäterausbildung gelernt, dass Frauen bei Schlaganfällen, bei Herzinfarkten irgendwie anderes Schmerzbild irgendwie haben. Also, und das sind so Sachen, so Unterschiede halt, die man irgendwie herausgefunden hat und die wohl auch teilweise noch nicht so alt sind. Aber das liegt dann wahrscheinlich auch eher daran, dass man irgendwelche Versuche und sowas halt mit Frauen seltener gemacht hat. So nach dem Motto, ja. Ja. Wie auf Kommando kommt der Kater. Und ja, also was es auf jeden Fall mal war, irgendwie die SPD hatte sich mal darauf bezogen, auf die angebliche Gendermedizin und dass ja die AfD das abschaffen will, weil sie gegen Gender Mainstreaming sind. Und da hatten sie dann diverse Leute darauf hingewiesen, unter anderem auch der Danisch damals, dass halt diese Person, die diesen Versuch geleitet hat, irgendwie aus der Charité, die das herausgefunden hat, die hat selber irgendwie gesagt, dass dieser Gender-Kram irgendwie Humbug ist. Also, das sind halt zwei grundverschiedene Dinge. Also, dass Männer und Frauen physiologisch auch, ne, so weit gehen halt die Unterschiede auch schon, dass du dann richtig Körper halt die gleichen Sachen sich unterschiedlich auswirken. Nee, also Hormone tun deinen Körper ja überhaupt nicht beeinflussen, wirklich gar nicht. Also und Männer und Frauen haben beide die exakt selben Hormone und deswegen sind die auch genau dasselbe. Das habe ich von Genderama gelernt. Tut es nicht angreifen. Ja, jetzt haben sie Homosexualität, was auch nichts mit Geschlecht zu tun hat. Also kein drittes Geschlecht ist zumindest. Oh nein, nicht die Genderbread Person, bitte. Doch. Es ist die Genderbread Person. Geschlecht hat also viele Aspekte. Ja, das ist dieses Ding, wo ich mir zuerst, als ich das erste Mal gedacht hatte, das wäre ein Scherz, den sich irgendwer erlaubt hat. Aber das meinen die ernst. Sexuelle Orientierung ist doch nicht ein Teil deines Geschlechts. Ja. Oh, Kinder. Ich sehe das schon auf den Beamern liegen, in den Schulen, oh mein Gott. Und jetzt sprechen wir alle nochmal, welche vier Bestandteile hat der Gender? Gender-Identität, Gender-Ausdruck, biologisches Geschlecht und sexuelle Orientierung. Und wichtig ist der Regenbogen. Geschlecht und Gesellschaft. Biologisch lässt sich eine eindeutige Einteilung in zwei Geschlechter nicht begründen. Doch. Vielmehr wird das, was wir unter Geschlecht verstehen, auch vom Erkenntnisstand einer Gesellschaft sowie von sozialen und kulturellen Normen geprägt. Das Interessante ist... Das ist ganz schön arrogant vom Erkenntnisstand einer Gesellschaft. Also das Interessante ist ja auch, dass biologisch betrachtet hast du auch nur dann Sex, wenn das eine erfolgreiche Befruchtung ist. Also es gibt sehr viele Jungfrauen. Also wenn da kein Kind rumkommt, dann hattest du keinen Sex. Also und biologisch brauchst du halt Männlein und Weiblein für Nachwuchs. Alles, was man da dazu dichtet, das ist Kulturmarxismus und Postmodernismus. Sehr schön. Ja, aber es ist schon wieder echt irre, ne? Also Erkenntnisstand, ja. Was soll das bedeuten? So nach dem Motto so, ja, deswegen gab es das auch alles früher nicht, weil wir es einfach noch nicht erkannt hatten, oder was? Soziale und kulturelle Normen. Aber die kulturellen Normen, die jetzt aufstellen, mit diesem ganzen Kram und halt eben auch so Astroturfing-mäßig halt drüber stülpen wollen, die kulturellen Normen sind aber nicht schlecht, ne? Die sind komplett okay. Und da muss man sich dann, wenn das jetzt stimmen würde, auch nicht irgendwie die Frage stellen, ob jetzt die eine kulturelle Norm vielleicht besser wäre als die andere kulturelle Norm oder warum die überhaupt notwendig ist oder ob die überhaupt das richtig beschreibt oder so. Biologie ist rassistisch. Der eigentliche Sinn der Sexualität sei Fortpflanzung. Deswegen habe ich Natur Männer und Frauen geschaffen. Ja. Ja, deswegen, ja, was heißt geschaffen? Also, deswegen gibt's das halt. Also, es ist eine Konsequenz. Das ist nicht. Das ist Arbeitsteilung. Gemessen daran, seien Homosexualität und andere Geschlechter defizitär oder ein Fehler in der Natur. Naja, das kommt halt darauf an. Also, es kann halt eben auch sein, dass es halt seine Rolle eben erfüllt, insofern, dass es zum Beispiel die Population unter Kontrolle hält oder so. Also, dass du halt nicht so, dass du halt nicht 100% Tiere hast, die mehrere Nachkommen produzieren können. Ja. Ich weiß nicht, aber das ist doch der absolute riesengroße Schwachsinn. Ja, ich meine, ich weiß zwar, die reden hier von Menschen, aber in der Natur ist es doch so, dass Tiere sich jetzt nicht bewusst dafür entscheiden können, ob sie mit dem Geschlechtsakt Nachkommen zeugen oder den zum Spaß haben. Ja. Das ist, Gott. Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber mir erschließt sich diese Logik nicht. Du bist wahrscheinlich der Einzige. Nee, ich finde es gut, dass das jetzt dann die Lehrer alle bekommen als Aufklärungspamphlet, damit das dann in die Schulen getragen wird. Weil da, ich finde das gut, das ist wichtig, das wird uns voranbringen. Also Lesen und Schreiben lernen, das ist nicht so wichtig. Sexualität, Multisexualität, sehr wichtig. Diese Definition von Sexualität finde ich jetzt aber auch sehr merkwürdig. Also gerade wenn man sich dann mal vor Augen hält, was das mit der sexualisierten Gewalt immer bedeuten soll. Weil hier sagen sie ja jetzt so, dient nicht zur Fortpflanzung, sondern befriedigt das Grundbedürfnis nach Liebe, Lust und Zärtlichkeit. Und also, das würde ja dann bedeuten, die sexualisierte Gewalt, aber da ist es dann Macht, oder wie? Und nicht Liebe, Lust und Zärtlichkeit. Die dann über die Sexualisierung in die Gewalt reinkommt. Also, kapiere ich nicht. Du bist halt nicht queer. Nee. Ja. Die Religion, nicht nur die christliche, verbietet außerehelichen Sex. Ja, Behauptung, naja, das tut sie halt, ne? Also. Deswegen will doch der Papst doch nicht, dass man Kondome verwendet. Also. Ja, da könnt ihr noch so oft schreiben, eine rigide Sexualmoral trifft in erster Linie Frauen. Ja, ja, natürlich. Ganz bestimmt. Und Männer, die nicht der zweigeschlechtlichen Norm entsprechen. Ja, ganz bestimmt, Kacke. Genau, ja. Weil die anderen haben überhaupt gar kein Problem. Die haben gar kein Problem. Ja, darum haben halt Adlige im Mittelalter auch nicht ihre Bastardsöhne töten lassen oder irgendwo in einem Dorf verrotten lassen. Ja, ja und auch in, diesen Gesellschaften, auch in diesen Gesellschaften, wo ein Mann mehrere Frauen haben kann, da trifft das auch in erster Linie Frauen das Problem. Ne? Natürlich, da haben nur die Frauen das Problem. Wobei, in diesen Gesellschaften ist es ja so, dass halt eben mehrere Frauen, also es ist ein Statussymbol, und bedeutet eben, er kann diese Frauen auch, kann für sie sorgen, verdient genug, ja, und da werden halt eben auch, wenn einer zwei Frauen hat, der andere drei, dann ist er mit den zwei Frauen auf die mit drei auch eifersüchtig, ne? Auch neidisch. Ja, aber ich meine jetzt, ich rede eher von den ganzen Männern, die dann gar keine Frau haben. Ne, weil wenn die jetzt alle auf Männer stehen, dann können sie ja mit denen was machen. So, da ist das dann auch nicht schlimm, dass sie dann gar keine Frauen zur Verfügung haben. Mir gefällt der Lösungsansatz, aber ich glaube, in den Kulturen, heikles Thema. Ja, das darfst nur halt, musst du aufpassen, dass keiner mitbekommt. Aber ansonsten. Ach so, na gut. Also prinzipiell möglich ist das schon, aber versuch mal dann an eine Frau zu kommen, wenn du keine hast. Vor allen Dingen, wenn die alle mit so einem Sack durch die Gegend laufen. Hä? Deutungsmacht. Religiöse Moral kann in einer demokratischen Gesellschaft keine Deutungsmacht beanspruchen. Vor allem nicht, wenn sie alternative Lebensentwürfe diskriminieren. Maßstab sind die Menschen- und BürgerInnenrechte. Was? Auf religiöse Gefühle, auch wenn sie sehr konservativ sind, muss jedoch Rücksicht genommen werden. Das ist halt dieses Doppeldenk. Ja. Das ist absolut schädlich und es kann nicht sein, dass die so Ansichten haben, aber man muss Rücksicht auf die nehmen. So alte weiße Männer, ja, na, also Christen, da müssen wir doch keine Rücksicht drauf nehmen, ja, aber hier da der Ali, der jetzt noch, weiß ich nicht, einen neuen Gebetsteppich braucht, ja, also da, das ist was anderes, ja. Ja, und das ist dann genau der Punkt, wo die halt muss eben... Muss ein Moschee bauen. Wo die dann halt eben meinen, so von wegen, ja, wir haben ja auch erwähnt, so, dass wir eure Rechte nicht beschneiden wollen. So, ihr könnt so religiös verrückt sein, wie ihr irgendwie wollt, nur halt eben, ihr dürft dann keine Macht haben. Und wo ich mir dann denke, so, ja, dankeschön, das freut mich jetzt aber enorm, dass das als jemand, der halt liberal eingestellt ist und von Religion nichts hält und auch von diesem anderen Quatsch hier nichts hält, den die hier schreiben, ne? Also, da hast du dann alle Möglichkeiten. Du kannst dich entweder von den einen verarschen lassen oder von den anderen. Ja. Heimzelle der Gesellschaft, ja. Der biologischen Mutter. Ja, im Idealfall ist das ja auch so, ne? Also, es ist halt schon so, dass... Ja, da möchte ich auch wieder das Tierreich anführen. Also, die Säugetiere, da ist es halt so. Die brauchen halt nun mal eine Familie. Oder zumindest einen Elternteil. Sonst geht's halt nicht. Das ist bei uns nun mal so. Kleinkinder bräuchten vor allem die Mutter. Ja, Milch geben und so. Gibt es nämlich gar nicht. Das ist eine Erfindung der konservativen Bio-Lobby-Industrie, dass die sagen, dass Muttermilch gut ist. In Wahrheit ist das schädlich. Bittikof, Nestle, Muttermilch und tu dein Kind adoptieren lassen. Nee, Muttermilch ist genauso schlimm, wie wenn du deine Kinder impfen lässt. Da würde ich die Finger von lassen. Ja. Ja, Muttermilch kann Autismus auslösen. Genau. Und die Frösche werden schwul von den Rückständen im Wasser. So ist es. Ja. Oh Gott, ey, wenn ich dieses Bild da schon wieder sehe, dieses, wir müssen in die, das ist auch ein gutes, ist eigentlich eine gute Skizze von jedem Bild, was mir im Moment in der Werbung entgegenkommt, so. Ja. Wenn ich draußen die Plakate sehe oder letztens habe ich bei einem Kumpel wieder so eine Fernsehwerbung gesehen, so, du kannst es wirklich abzählen, okay, da ist jemand schwarz oder hat zumindest einen schwarzen Einschlag, da ist jemand, der ist offensichtlich homosexuell. Das ist so anstrengend. Also, nicht, dass es mich so nervt oder so, aber es ist so offensichtlich. Ja, genau. Es ist immer das Gleiche. Ich finde das auch ziemlich widerlich, aber nicht, weil ich die Leute widerlich finde, sondern weil ich mir halt eben vorstellen muss, wie sie sich dann da hinsetzen und sich so sagen, so, okay, was machen wir jetzt? Ja, wir brauchen einen von der Sorte, wir brauchen einen von der Sorte, wir brauchen einen von der Sorte. Und dann rennen sie irgendwie los und scouten die Leute danach, weil das ist ja nicht so, dass die einfach irgendwie da waren und man gesagt hat, so, ja, der ist irgendwie ganz sympathisch und der, ne, sondern das wird ja zusammengestellt extra, um halt diese Vorgabe dann irgendwie zu erfüllen, die sie sich da selber setzen. Ne? Und das ist halt das Widerliche so, dass man da dann so sagt, ja, hier, komm mal her, ja, so, wie dunkel bist du denn? Ja, dunkel genug, so, dich brauchen wir noch. Und, ne, das ist halt das Irre dabei, ja. Also, was ich halt richtig widerlich finde. Ja, es ist halt einfach dieses Erzwungene der Diversität und nicht Menschen in einer natürlichen Situation. Also, weißt du, das ist halt, ich weiß nicht. Behauptung, Eltern würden über die tatsächlichen Ziele, Inhalte und Werte der Sexualerziehung in der Schule im Unklaren gelassen. Vergleich besorgte Eltern. Was? 2015. Was sind denn die pädagogischen Ziele der Pädagogik der Vielfalt? Was genau soll denn dabei rauskommen? Ja, also dass die Frauen halt wissen, dass sie jeden Beruf ergreifen können. Ja, und sowas halt. Und dass halt eben irgendwie schwule Menschen existieren. Das muss man denen halt auch beibringen. Also damals, als ich im Bundestag war bei dieser Veranstaltung von den Grünen, da hatten die halt dieses eine Buch irgendwie von wegen Paula arbeitet in der Werkstatt oder so. Halt so ein Mädchen, was halt in der Werkstatt arbeitet. Und das andere Ding, das Pendant für die Jungs war dann halt eben hier dieses, wie ist das nochmal? Sören arbeitet im Kindergarten? Nee, Herr Seepferdchen. Weil das Seepferdchen irgendwie das einzige Tier ist, irgendwie, wo die Männer die Kinder kriegen. Ja, vor allem, wir suchen uns das Einzige, die Ausnahme, die goldene Ausnahme auf der Welt, suchen wir uns, um einen Punkt drüber zu bringen. Das ist das schon mal ein guter Ansatz. Ja, und vor allen Dingen auch die Ansprüche, ne? Wenn man sich denkt so, also es ist ja prinzipiell, ist es ja jetzt nicht abwegig, dass eine Frau in der Werkstatt arbeitet. Das ist überhaupt nicht abwegig. Also es passiert sehr selten, aber es ist auf jeden Fall im Rahmen des Machbaren, ne? Aber dass ein Mann die Kinder austrägt, Naja. Aber wir haben also ja gerade gehört. Ich kenne eine Frau, die in einer Autowerkstatt arbeitet, und ich kenne keinen Mann, der ein Kind ausgetragen hat. Kinder wollen das so früh noch gar nicht wissen. Doch. Doch. Ja, genau. Sagen wir vor Keine Diskussion mehr. Haben. Wir, genau. Und warum müssen, ich sag's nochmal, warum müssen das die LGBTQ-Leute entscheiden? Ja. Warum schreiben die dieses Ding? Warum tun das nicht? Ja, oder vor allem, dass das ja beratend dabei sein, aber dass das aber geht von dem die reden, in erster Linie, dass das von dem die reden, ist ja auch wieder so eine Variable. Ne? Da kannst du ja auch alles Mögliche einsetzen. Also wenn es jetzt nur darum geht, wo kommen die Kinder her, dann können die das wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher wissen. Aber wenn es jetzt irgendwie um keine Ahnung um so 50 Gender oder irgendwelche Praktiken geht oder so, dann lieber nicht. Ja. Ja, wir haben ja schon öfter über diesen komischen Sexualerziehungsbaukasten gesprochen, wo dann wir planen einen Puff, in dem für alle gesorgt ist und solche Sachen. Also. Ja, ich weiß auch nicht, ob das. Es gibt von euch nicht so viele. Sagt wer? Das sagt die Statistik. Ja. Das sagt dir alles in dieser Welt, sagt dir, dass es das gibt, aber es gibt es nicht. Und ja, und jetzt, ihr glaubt jetzt, weil ihr den Leuten irgendwie das ständig um die Ohren tragt, werden das vielleicht mehr. Oder die Leute, die das sonst nicht sich getraut hätten, outen sie. Oder was genau ist das für ein Vorteil für eine Gesellschaft? Was genau? Und wie hilft dir das zum Beispiel, Mathematik zu lernen, was für eine sexuelle Orientierung du hast? Also wie tut sich das im Verhältnis zu, keine Ahnung, Satz des Pythagoras auswirken? Also was hilft es dir? Also wenn du Probleme hast zu lesen oder in einer ordentlichen Grammatik zu schreiben, also was hilft dir Multisexualität dabei? Also keine Ahnung. Nicht Alkohol als Tabu, sondern der tabufreie Umgang mit Fragen und Alkohol schützt Kinder und Jugendliche vor Missbrauch und alkoholisierter Gewalt. Ja, super. Ich meine, Tabu, das heißt Tabu, weil Sex eine intime Sache ist. Für die meisten, okay, ich weiß hier, ihr seid alle hier die Miley Cyrus oder was weiß ich und findet das alle super, aber der Rest der Leute, für die ist Sex immer noch was Intimes. Und das sind ein ganzer Haufen Leute. Und Tabu bedeutet ja einfach nur, dass man in der Öffentlichkeit so nicht darüber spricht. Und wenn die Leute das so wollen, was seid ihr, die sich an jedem Scheiß triggern lassen, was seid ihr denn berufen, den Leuten zu sagen, was sie tabuisieren wollen und was nicht? Ja. Und vor allen Dingen Suizidrisiko minimieren. Also Suizidrisiko ist ja bei Männern am höchsten. Aber ja, nee, also es gibt ja eine sehr hohe Selbstmordrate bei Transpersonen. Ne? Ja, bei Transpersonen, aber das ja, reden steht ja jetzt hier nicht von nicht die Identität jenseits der Heteronorm, das meinen sie ja hier, welche das Suizidrisiko erhöht. Es gibt dieses erhöhte Risiko, aber ich gehe davon aus, dass das erhöhte Risiko damit jenseits der Heteronorm, damit meinen sie halt eben die ganze Gruppe LSBT. Damit meinen die nicht Transpersonen, das ist ja gerade das Ding. Ja, aber wir wissen ja auch, dass es innerhalb dieser LSBTI Friede, Freude, Eierkuchen, Familie inzwischen ziemlich laut kracht zwischen Leuten, die sagen halt lesbisch und schwul seien zu anerkannt und würden den anderen das Licht wegnehmen und so. Also, naja. Da heißt nur noch BTI. Vielfalt sein und Vielfalt können. Das ist der Auftrag einer demokratischen Gesellschaft. Vielfalt können, das ist Propaganda. Was bedeutet das? Vielfalt ohne können. Diskriminierung und ohne Mobbing, ja fickt euch, ihr seid doch bekloppt. Also vor allen Dingen Mehrheit sein. Es ist der Auftrag einer demokratischen Gesellschaft, Mehrheit bilden und nicht Vielfalt bilden. Also Und die Leute werden doch nicht erst gemobbt, seit sie Coming Outs haben. Und das ist ja nun in menschlichen Abschnitten gedacht auch noch nicht so lange, dass Jugendliche ohne weiteres sagen können, ich bin schwul oder ich bin lesbisch. Zu meiner Zeit hätte das noch einen ziemlichen Skandal gegeben, als ich in der Schule war. Und das hätten die Leute getuschelt und was weiß ich. Aber da sind auch Leute gemobbt worden. Für ihre Brille, für ihren dicken Bauch, für ihre kurzen Beine, für ihren fetten Arsch, für alles. Wegen einem Sprachfehler oder wegen einem lustigen Tick oder weil er die scheiß Klamotten anhatte. Leute werden immer was zum Mobben finden. Das ist doch völlig irrsinnig. Das ist, als würdest du den Leuten irgendwie, keine Ahnung, den Egoismus abgewöhnen wollen. Das ist dieses scheiß Engineering. Dieses Versuchen, den Menschen zu verändern. Du kannst nicht den Menschen verändern. Du kannst dem Menschen eine Idee geben, aber du kannst ihn nicht nehmen und wie Zauberwürfel irgendwie die Seiten verdrehen und dann ist er so, wie du ihn die haben möchtest. Das führt unweigerlich in Krieg, Tod und Zerstörung. Aber immer. Wir können, wenn die Leute dann alle groß und erwachsen sind, können wir Mobbing betreiben, also aufgrund von politisch korrekter Rede, was dann wiederum ziemlich gut ist, weil das ist für die Vielfalt und da können wir dann die mobben, die Signalwörter nicht eindeutig verwenden, die wir gerne haben und hören würden. Weil wenn du nicht 3-4 Mal Vielfalt in deinem Talk sagst, dann ist das schon ziemlich problematisch und da müssen wir dann mobben. Also mobben wegen der Brille, wegen dicken Bauch, das geht nicht. Aber bestimmte Wörter, wenn du die verwendest, musst du dich drauf gefasst machen, dass du dann gemobbt wirst. Also aus wichtigen Gründen. Ich finde es so lustig, dass sie hier beibringen in Anführungsstrichen schreiben. Und mal ganz abseits jetzt von dem jetzt hier genau, aber wie möchtest du das denn mit den zuziehenden Migranten klären? Also jetzt, wenn man offen darüber spricht, muss man ja sagen, in der Schicht mit muslimischem Hintergrund gibt es große Ressentiments gegen alle diese Gruppen. Und wie soll denn das funktionieren? Wollt ihr die irgendwie mit Elektroschocks dazu zwingen? Oder wie genau? Wie wollt ihr die Eltern daran hindern, ihre Kinder zu verstoßen und zu verprügeln? Wie wollt ihr die Leute davon abhalten, die sich dann zusammentun und halt doch mobben? Wie wollt ihr das machen, ohne dann als Rassisten dazustehen am Ende? Weil die werden nicht, also vielleicht könnt ihr das mit einer deutschen jungen Schülergeneration machen, aber das macht ihr halt nicht mit Leuten, die streng muslimische Eltern zu Hause haben. Die treten denen nämlich in den Arsch, wenn sie das nachplappern, was sie in der Schule hören. Ja, außerdem, hier schreiben sie jetzt Sexualerziehung. Das finde ich eigentlich auch komisch. Also, das ist, also. Ja, so heißt das aber schon länger. Okay. Naja, okay, ich würde sagen, wir brechen das an dieser Stelle mal ab. Wir haben, glaube ich, genug gerendert. Das ist jetzt auch zu bunt. Also, ich. Da diese Punkte da. Diese Punkte, die du eben. Jetzt hast du. Nee. Da oben, genau. Da, das, diese Definition hier, eine Pädagogik der Vielfalt, nee. Jetzt bist du wieder dran vorbei. Ja, hier sind noch Punkte, oder? Also hier sind auch Punkte. Nee, war ein Stück weiter unten waren die noch. Da war eine Definition von der Pädagogik. Denkt Sexualität und Geschlecht im Plural. Hält Geschlechterrollen für historisch und kulturell definiert. Ja, das wäre dann aber auch, da müssten sich dann im Endeffekt noch Lehrer dran halten. Ne? Sieht verschiedene Beziehungsformen als gleichwertig, unabhängig vom Alter, der ethnischen Zugehörigkeit, der körperlichen und geistigen, unabhängig vom Alter. Wollt ihr mich verarschen? Haben die Grünen damit gearbeitet? Naja, respektiert Selbstdefinitionen wie selbstgewählte Geschlechter und Namen. Ja, vielen Dank. Außerdem der körperlichen und geistigen Verfasstheit, da gibt es ja auch genug Sachen, die irgendwie in die andere Richtung gehen. Ne? So nach dem Motto, dass halt Leute, die nicht richtig geschäftsfähig sind, auch keinen Consent geben können. Ja, oder halt, dass die, weißt du, das ja hier Hannibal Lecter-mäßig, ne? Das ist halt meine Art. Du kannst mich doch nicht diskriminieren. So weit hatte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ja, aber das gehört doch da fast auch dazu. Geistige Verfasstheit halt. Ne? Ja, aber ich denke auch mal nicht, dass die das im Kopf hatten, als wir das geschrieben haben. Ja, ich denke auch nicht, dass sie beim Alter irgendwie das im Kopf hatten. Was ja, schon eher. Ich schon. Das sind Gender-Leute, denen traue ich alles zu. Aber respektiert Selbstdefinitionen wie selbstgewählte Geschlechter und Namen, bitte. Ich bin Merlin, ich bin ein Schmetterlingsritter aus der dritten Zeitalter und ihr habt mich eure Hoheit zu nennen. Los. Ich meine, wie viele Trolle, also... Ja, ich wäre so ein Shitlord. Also, ja, aber dann musst du zum Direktor. Ja. Dann gehst du zum Direktor, wenn du sowas machst. Aber wenn dann jemand anders reinkommt und sagt, ich heiße Pedro. Und du denkst dir so, nee, du heißt Petra. Aber mach ruhig. Ja? Das musst du dann mitspielen. Stellt Biografien vor, die diese Vielfalt repräsentieren. Ah, na gut. Der Lehrplan muss natürlich auch darauf umgestellt werden. Das ist ganz klar. Raus mit irgendwie... Wie war das Plato und Homer und so? Die müssen weg, weil es ja Weiße waren. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu anderen degenerierten Themen. Tiefenrausch, Psychotherapie. Also es gibt ja in der Psychologie, Psychotherapie gibt es ja so eine Subgruppe, die Psychotherapie mit dir machen. Das sind Psychiater, die dir dann LSD oder MDMA halt verabreichen, damit du dann auf einen ordentlichen Trip kommst und dann tun sie mit dir Psychotherapie machen. Und in der Schweiz ist das erlaubt und in Deutschland ist es nicht erlaubt. Und wir hatten vor vielen Monaten schon mal denselben Fall, wo halt in einem Therapiezentrum 29 Menschen ein Derivat von MDMA genommen haben, also was so ähnlich chemisch ist und ja, das ist die News von damals, also ein Derivat genommen, was halt so ähnlich ist und davon haben sie halt nicht die richtige Menge genommen und dann mussten sie halt alle ins Krankenhaus, weil sie furchtbar am Trippen waren. Und auf jeden Fall beginnen da jetzt dann der Prozess um den Arzt, der das halt veranstaltet hat, wo halt die Leute sich kurieren wollen, ihren seelischen Schmerz vom Leib runter trippen wollen und auf jeden Fall wäre das halt vielleicht auch mal darüber, also wert darüber nachzudenken, ob nicht das schweizerische Modell, ob man das nicht auch anwenden könnte. Also wenn es in einem Setting ist mit einem Psychiater, ist es auf jeden Fall besser, wie wenn Leute sich so einen Scheiß auf dem Hinterhof irgendwo hinter einer Bibliothek kaufen und sagen, ah, ich bin jetzt hier der Baron von, hast du nicht gesehen. Also, ja. Kommen wir zum nächsten Trip. Milliardenschwerer Waffendeal beschlossen, USA und Saudi-Arabien. Ja, der Donald, der würde ja das alles anders machen und die böse Hillary, die würde ja Waffen an die Saudis liefern und so. Und ich weiß nicht, also mir war das irgendwie von vornherein klar, dass sich manche Sachen nie ändern werden. Kommt gar nicht in Frage, dass da irgendeine Partei oder irgendwer gewählt wird, dass sie sich ändern. Und eine davon ist, dass man halt Saudis Waffen verkauft. Also, ja. Ja, müssten die nicht eigentlich auch irgendwann mal genug von denen haben? Ja, das Lustige ist ja, dass die Saudi-Armee, dass sie zwar ziemlich viele moderne Waffen haben, aber wie das halt so ist in theokratischen Diktaturen oder generellen Diktaturen, verfügen die zwar über eine mächtige Propaganda und über einen Sicherheitsapparat, der die Leute knechtet und Gewalt androht zu dem normalen Untertan, aber ihre Armee ist halt absolut nicht durchschlagsfähig. Also wisst das, was die Leute aus dem Jemen teilweise an Schäden den Saudis zufügen, ist halt echt lächerlich. Wenn du denkst, da fährt jemand mit einem alten Moped durch die Wüste und kriegt halt eine Leopard 2 Panzer kaputt gehauen mit einem Feuerzeug, was man halt vorne in das Schussloch reinwirft, dann kannst du dir echt einen Kopf fassen. Also es ist zum Teil militärisch echt interessant, wie schlecht Saudi-Arabien dasteht militärisch, obwohl sie so viel Geld ausgeben. Also, ist hervorragend. Ja, die Anklage wegen der Sache mit dem Frau am Auto hinterher schleifen. Der Typ meinte, dass er unschuldig ist und ja, das war anscheinend ein Drama, was sich sehr lange hochgespielt hat. Es ging auch um Unterhalt und der Typ, der die Frau hinterher geschliffen hat, der ist bankrott gegangen durch die Unterhaltsansprüche und er hat anscheinend auch Notizen gehabt, wo er davon geschrieben hat, dass er irgendwas beenden wird und das Kind von denen hat das halt mitbekommen. Also da die Geschichte

Interfraktionell wird Überweisung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 20037 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es andere Vorschläge? Das ist nicht der Fall, dann ist die Überweisung so beschlossen. Ich rufe auf den Tag. Ja, das war's. Finde ich gut. Aber in Deutschland ist alles in Ordnung und in den USA, da gibt es so viele SJWs und verrückte Feministinnen. Ja. Und in Deutschland geht in der Politik das durch den Bundestag einfach so durch, ohne Widerspruch nichts. Niemand denkt sich so, Frau Roth, vielleicht, weiß nicht, dann nicht mal mehr nachfragen, sondern einfach nur, das ist jetzt beschlossen. Das finde ich gut. Ja. Also, Sie haben da noch was zu Protokoll gegeben. Ich denke mal, Ihre Lobeshymnen wahrscheinlich. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, also wenn da jemand Redebedarf gehabt hätte, dann hätten die das ja machen können. Also das ist, so führt man eigentlich keine Debatte im Bundestag, dass man seine Einwände zu Protokoll gibt. Vor allen Dingen nicht zu so einer weitreichenden Geschichte. Also ich meine, das ist jetzt, die einzelnen Punkte sind jetzt noch kein Gesetz. Das Gesetz ist nur, dass wir es jetzt angenommen haben, aber das ist ja quasi die Verpflichtung dazu, weil du kannst es immer damit wählen halt. Du kannst auf Jahre noch damit wählen, dass wir diesen Shit jetzt unterschrieben haben und dass wir da jetzt irgendwie Tatsachen schaffen müssen. Ja, das ist auch schon irgendwie 2 Wochen her. Die Nummer hier wurde ein Mann verurteilt, der hatte auch noch andere Sachen gemacht, also das ist, war glaube ich auch ein Asylbewerber. Auf jeden Fall hat er 4 Monate bekommen wegen Grabschens und das muss man ganz ehrlich sagen, wäre früher nicht gegangen, weil das alte Sexualstrafrecht hat halt eine Mindeststrafe von 1 Jahr vorgesehen. Und, ja, da finde ich gut, dass wir Nein heißt Nein haben. Ja. Weil es wurde in Deutschland nämlich vor dem Gesetz noch nie jemand verurteilt wegen Grabschen. Müsst ihr mal eingehen, Grabschen, Google News Suche und dann Zeitraum, sagen wir einfach bevor 2010. Und da werdet ihr keinen einzigen Eintrag finden. Keinen einzigen. Aber der Heiko hat es doch nur gut gemeint. Ja, oder die Mahnung. Oder die Istanbul-Konvention. Ja, dieses fand ich auch ziemlich widerlich. Also, das ist hier ein Beitrag von der Taz, wie man sehen kann. Und es geht halt um diese Frau. Ja, aber es geht um die Interviewte, die auf diesem Bild zu sehen ist. Und die hat halt eben Buch mit ihrem Vergewaltiger, in Anführungsstrichen würde ich das aber links setzen, geschrieben. Und ach, sie ist so eine starke Person und ach ja, und das sollte unsere ganze Gesellschaft, die sollte sich Gedanken machen. Und was war da nun halt passiert? Was war die Vergewaltigung? Die beiden haben sich besoffen und ja, das war's halt. Die haben sich besoffen, die hatten halt Geschlechtsverkehr und ja, und deswegen, weil die jetzt auch noch solche Kumpels sind, können sie jetzt auch noch ein Buch darüber schreiben. Also ernsthaft, das ist jetzt, weil ich wollte gerade noch fragen, ist das jetzt eine tatsächlich echte Vergewaltigung oder eine feministische Vergewaltigung? Das ist eine feministische Vergewaltigung. Ja, weil wo du dann sagst, oh, ich habe 2 Bier getrunken, obwohl wir zwar auch Wochen danach miteinander normal geredet haben, ist mir dann 4 Monate später eingefallen, dass ich brutal vergewaltigt worden bin, weil ich ein 3. Bier getrunken habe und dann keinen Konsent geben konnte. Because Feminismus. Ja, ich, keine Ahnung, Taz, beste, ehemalige linke Zeitung, schafft sich ab. Großflächige Nutzung von Passfotos geplant. Hier, biometrische Daten sollen allen Behörden zur Verfügung stehen. Niemand hat die Absicht, einen totalitären Staat zu errichten. Wir kriegen Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wir wollen das Passfoto von allen Behörden irgendwie Zugänge ermöglichen. Das biometrische Passfoto, ne? Ja, damit du das dann auch in die Kameras mit, also gleich getrackt werden kannst, wenn du dich draußen befindest. Und was ich auch noch wichtig fände, wäre, um Hasskommentare wirklich unter Kontrolle zu bringen, sollte jeder PC nur dann funktionieren, wenn man so ein Perso reinschiebt. Weißt du, dass der gar nicht angeht ohne ein Perso? Ja. Das fände ich gut. Finde ich auch gut, ja. Ja. Und wieder der Bundestag. Dieses Mal mit dem eigentlichen Ding von dieser Woche, halt der großen Aussprache zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Dazu gab es hier einige Redebeiträge, also ich will jetzt auch nicht alle abfahren. Ich sag mal so mein Fazit von dem Ganzen, also die Leute sind halt alle nicht wirklich zufrieden, aber eigentlich aus den falschen Gründen. Also wie ich mir schon gedacht hatte, die Grünen sind natürlich irgendwie, also die sagen dann halt auch irgendwie so Sachen wie hier und da und tralala und Meinungsfreiheit, aber im Endeffekt läuft es halt darauf hinaus, dass es ja alles die Leute nicht schützt. Die armen schützenswerten Leute, also halt irgendwelche Minderheiten oder so, keine Ahnung, die Opfer von Hassrede halt. Und die Parteien von der Großen Koalition sind halt auch der Meinung so, das muss auf jeden Fall sein. Also da sind sich auf jeden Fall alle einig, dass man auf jeden Fall gegen Hassrede irgendwie vorgehen muss und dass ja auf jeden Fall die Netzwerke auch zu wenig tun und so. Aber halt eben, man macht dann so ein bisschen Point-Scoring irgendwie, ist ja auch ein Wahljahr gegeneinander. Die reden dann irgendwie darüber, dass sie ja sich nicht einig wären in den Koalitionen, in der Koalition jetzt hier von CDU und SPD oder innerhalb von den Fraktionen, dass sie sich nicht einig wären oder dass irgendwelche, also die Künast richtet sich darüber auf, dass irgendwelche, dass es auf eine bestimmte Art und Weise eingebracht wurde, damit sich der Bundesrat nicht äußern kann und irgendwelche Verfahrensdinge, na, also auch nichts Inhaltliches, es ist halt nur so ein, ja, wir sind zwar dafür, aber ihr seid trotzdem blöd und wenn wir das alleine machen könnten, dann würden wir es alles richtig machen und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch, also es wird schon halt angebracht, dass auch viele von den Verbänden das kritisiert werden. Der Name Amadeo-Antonio-Stiftung fällt da auch wieder im Bundestag, weil die das ja auch kritisiert haben. Ja, und im Endeffekt ist es jetzt halt auch wieder so gelaufen, dass halt diese ganze, also ich kann das auch nochmal wieder abspielen, es gibt jetzt ein kleines Déjà-vu hier. Muss ich nochmal wieder den Ton anmachen. Dank, Kollege Durz. Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 12.356 und 11.856 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sie sind damit einverstanden. Dann sind die Überweisungen so beschlossen. Ich rufe auf den Tag. Kann sich dann halt der Ausschuss mit beschäftigen, dann weiterhin. Außerdem waren die Ränge auch total leer. Also ich werde hier nochmal dieses von der Künast kurz aufklappen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da ist kein Schwein gewesen, echt. Also, aber was man noch erwähnen kann, ist, dass der Kauder wohl, also irgendwie die CDU war so ein bisschen gespalten. Der Kauder wollte irgendwie, dass das alles noch viel mehr wird. Ja. Und viel straffer, aber die Leute, die hier von der CDU dann gesprochen haben, die haben eher gesagt, naja, man muss schon nach der Meinungsfreiheit gucken und so. Also irgendwie, die CDU ist mal wieder richtig, spricht mit einer Stimme. Ja, das haben sie halt auch so ein bisschen kritisiert, aber ich halte das halt für Unfug so ein bisschen. Also Wahlkampf ist das Wort, das du suchst. 90 Degree. Also ihr seht diese vollen Ränge, die es da gibt. Da waren sie einfach alle da. Ist ja auch überhaupt nicht wichtig. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich will das gar nicht alles wiederholen, weil es sich jetzt eigentlich... Sie kriegen Gegenwind. Sie kriegen Gegenwind. Ich brauche mich da gar nicht scheuen, habe Ihren Zwischenruf gar nicht ganz verstanden. Aber wir sind als Grüne schon die ganze Legislatur... Irgendwo hat meine Damen und Herren. Und es sollte Ihnen eigentlich zu denken geben. Und da finde ich eigentlich, dass... umgehen will, dann kommt es als Fraktionsentwurf, dass allein Hass ist und dass er von einigen Organisationen auch systematisch mit politischen Absichten betrieben wird, um den Diskurs nach ganz weit rechts zu schieben. Man muss sich ja schon fast schämen dafür, dass Journalistinnen und Journalisten auch meinen, Political Correctness sei etwas Falsches. Also wenn man die Würde achtet, Menschen nicht diskriminiert, ja, dann soll man sich schon schämen. So weit ist der Diskurs schon gegangen, meine Damen und Herren. Das macht mir auch Angst und nicht nur Hate Speech. Und für so ein leeres, dummes, hohles Gewäsch tun die Leute dann auch applaudieren. Alter, ja, die Leute von ihrer Fraktion halt eben natürlich. Ja, aber ich, aber bitte Grüne unter 5% bei der Bundestagswahl. Ich tue sogar Mutigratur annehmen, wenn einfach nur die Grünen nicht mehr mit dabei sind. Es ist ein Schandfleck. Keine Ahnung. Ich bitte mehr Political Correctness. Gerade bei den Journalisten, gerade in Deutschland brauchen wir das. Nirgendwo anders ist der Journalismus in so einer hundsmiserablen Verfassung wie in Deutschland. Mit dieser Lehrmeisterhaftigkeit, wo von oben runter Diskurs verordnet wird. Und dann stellt sich eine Politikerin hin und sagt, das geht noch nicht weit genug. Wir haben in Deutschland echt eine militante Demokratie. Ganz links außen, ganz rechts außen. Es muss absolut kleingeschlagen werden. Und alles, was irgendwie aussieht, als ob es nur ansatzweise was mit rechts oder mit links zu tun hat, muss man sofort bekämpfen. Wobei die Grünen sind ja eigentlich Ökomarxisten. Aber ich... Nee. Links sind die Grünen nicht mehr, seit sie nach dem Mauerfall das Bündnis 90 aufgenommen und die Linken aus der Partei geekelt haben. Da tust du ihnen Unrecht. Ja, aber Grün ist schon auch Ökomarxismus. Die wollen die Märkte klein regulieren durch Umweltauflagen, weißt du? Die wollen einen Wettbewerb zerstören. Die wollen, dass ihre Klientel Geld verdient, Solar, Bio, keine Ahnung. Ja, zumal Bio ja auch nicht besonders ökologisch gut ist. Also man muss halt enorm viel abholzen, um den Platz zu haben, den ganzen Biokram anzubauen. Und dann ist es ja auch Monokultur, ne, wo sie dann meinen, dass die Bienen davon kaputt gehen oder so ein Kram. Ja. Jetzt hören wir zum Muttertag, wie man eine Empfehlung verstehe ich nicht. Irgendwas mit Hate Speech. auf jeden Fall, die Dame ist die Chefin vom Dienst von Spiegel Online, glaube ich. Finde ich gut. Das ist die wir vor 2-3 Wochen irgendwie hatten, weil sie irgendwie aus Versehen gedoxt hat, weil sie zu doof war, seinen Namen an 2 Stellen zu zensieren, auszublenden. Was kann man jetzt dagegen tun? Ich bin meistens sehr entspannt damit, weil ich einfach schon sehr lange im Internet bin und mich nimmt da nicht mehr so viel mit. Gestern gab es aber tatsächlich so eine Situation, wo ich sehr wütend geworden bin. Da hat jemand meine Mutter, die auch bei Twitter ist, angeschrieben und ihr geschrieben, du blöder wenn wir da eine kleine rothaarige Tochter irgendwo treffen, dann schlag ich dir mein Gesicht. Das hat mich wütend gemacht, weil klar, es geht gegen meine Mom und der macht das natürlich viel mehr aus als mir. Und ich habe dann diesen Tweet geteilt mit dem Hashtag RP17, also Republika, und habe gesagt, hey Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe hier kurz für diesen Account. Und in einer halben Stunde haben über 50 Leute diesen Account gemeldet und eine halbe Stunde später war er gelöscht. Und das ist eigentlich ein grundsätzlicher, sehr guter Tipp zu sagen, versucht nicht alleine damit zu bleiben. Das lässt sich natürlich leicht sagen, weil es ist nicht jeden Tag Republika. Und vielleicht hat noch nicht jeder viele Follower bei Twitter. Aber dennoch, sucht euch Hilfe, sucht euch Unterstützung, damit ihr nicht alleine damit gelassen werdet. Es tut gut, wenn man in solchen Momenten Leute auf seiner Seite hat, die mitreden, die mitdiskutieren. Wenn euer Hilfeschrei sozusagen verpufft vielleicht, weil ihr eben nicht die Reichweite habt oder aus welchen Gründen auch immer, dann sprecht gezielt Leute an und sagt, hallo, ich könnte wirklich gut Unterstützung gebrauchen. Und je mehr Menschen dann mitreden und mitargumentieren, desto deutlicher macht man, das ist nicht in Ordnung und wir wehren uns dagegen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei diesem Thema. Ja, ich unterschreibe das so, wie die das gesagt hat. Ja, wie zu schön sie guckt am Ende. Ja, das fand ich auf jeden Fall auch ziemlich Banane. Also, ja, ich bin hier auf die Republik, ich sag fast über Hasskommentare so. Eigentlich stört es mich ja gar nicht. Aber jetzt haben sie meine Mutter angegangen. Und da habe ich sofort meine ganzen Freunde alle geholt. Und alle waren sie da. Und alle haben sie den einen zugeschissen. Hey. Ein guter Tag für die Gerechtigkeit und die No-Hate-Speech-Kampagne. Holt euch auf, Freunde. Geht auf die Republika. Bildet Banden. Flaggt Accounts. Sehr wichtig. Ja, das war diese Woche auch ein ziemliches Thema. Also der Sebastian Bartoszek war ja Ruhrbarone. Ich konnte den Artikel leider nicht mehr lesen. Einen Artikel geschrieben und der Aufhänger war so ein Plakat von der NRW-Wahl, glaube ich, wo sie die Abschaffung des Paragraph 129 A und B fordern. Und Herr Bartoszek war halt eben der Meinung, das würde dann bedeuten, dass sie islamistischen Terror und die NSU halt gutheißen würden dadurch, dass sie diese Abschaffung fordern. Und naja, also es hat wohl ein Gericht verfügt, dass sie das nicht behaupten dürfen, diesen Zusammenhang nicht herstellen dürfen. Und das fand ich doch schon mal wieder ziemlich bemerkenswert, weil, also ich konnte jetzt leider nicht lesen, wie das genau formuliert war, aber für mich klingt das erstmal wie eine Einschätzung, die man durchaus treffen könnte. Also ich meine, ist ja eine Meinungsäußerung im Prinzip. Außerdem, ja, ich wenn man sich diesen Paragraphen halt mal anschaut, ne, also na, das ist ja halt Bildung terroristischer Vereinigungen. Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke und Tätigkeit darauf ausgerichtet sind, Mord, Totschlag, Völkermord und so weiter, Straftaten gegen die persönliche Freiheit zu begehen. Und da gibt es dann halt nochmal extra, also das ist halt nicht nur dann die Straftat selber, sondern das ist halt ein besonderer Umstand dann. Also wo schon alleine halt eben die Gründung dieser Organisation mit diesem Zweck halt eben dann unter Strafe steht. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum die MLPD überhaupt diesen Paragraphen abschaffen will. Also wir haben jetzt gerade darüber geredet, über Sachen, die eigentlich nicht gut sind und zu schwammig sind und zu viel in zu viele Richtungen irgendwie gehen. Aber das hier scheint mir doch schon relativ eindeutig verfasst. Oder sehe ich das falsch? Also ich möchte an der Stelle mal sagen, dass ich das letzte Mal, als ich einen Wahlomat gemacht habe, die mir die MLPD empfohlen haben. Ja. War das einer von der Bundeszentrale für politische Bildung? Ja. Ja, politische Bildung wirkt. Ist gut gegen Extremismus. Ja, aber da fehlt der Kontext einfach. Ja, das ist schwierig, ne? Aber also, so prinzipiell würde ich halt eben sagen, ist das doch eine Meinung, die man vertreten kann, oder nicht? Ja, das Gericht hat es offensichtlich anders gesehen. Ne? Ja, ja, aber die für mich ist das halt mal. Selber das nicht fordert. Also. Das stand doch, glaube ich, auch im Artikel drin, dass die MLPD gerade den Paragraphen nicht absetzen will. Das ist doch mehr so eine Antifa-Forderung, wenn ich es nicht falsch im Kopf habe. Also die einzige Person, die mit mir mal über Absetzen von Paragraph 129a b gesprochen hat, das war einer, der bei der Antifa mitgemacht hat. Naja, nee, genau. Das steht da hier schon drin. Das hier, Moment, wo war das? Bereits in der Überschrift wurde die verleumderische Behauptung aufgestellt, die MLPD unterstütze mit ihrer Forderung gegen den Paragraph sowieso islamistischen Terror, also dass sie das fordern, halte ich jetzt nicht für eine falsche Aussage. Ah, okay. Also es geht meines Erachtens nach wirklich nur um diesen Zusammenhang, den der Bartoszek hat hergestellt, dass er sagt, dadurch, dass ihr das sagt, unterstützt ihr halt Islam, den IS und den NSU. Also, ja. Aber so viel zum Thema dann halt eben mal wieder. Ah, okay, es geht wohl auch um kurdische Organisationen vor allem. Hier ist zum Beispiel eine Demonstration 2015. Kriminalisierung einer kurdischen Vereinigung auf Betreiben der Bundesregierung im Interesse der ultra-reaktionären türkischen Erdogan-Regierung, bla bla bla. Dafür wurden die Paragraphen 129a und b beschlossen, um hier einen Straftat, auch schon bei Spendensammlungen einen Straftatbestand zu konstruieren. Also es scheint mir eher um Spendensammlung und Solidaritätsveranstaltungen zu gehen, als um eine komplette Abschaffung von 129 Jahren. Ja, okay, aber... Nee, schreiben die damit nicht, dass dieser Paragraph schon greift, wenn du Spenden sammelst für so eine, für so eine Vereinigung? Ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wenn jetzt da sich ein Salafist hinstellt und Kuchen verkauft, weil er ein IS unterstützen will. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten will. Also so, ich, ja. Keine Ahnung. So, ich finde es eher ungut. Also, ich, keine Ahnung. Ja, aber auch so, ne? Also mir fällt beim besten Willen kein Grund ein, warum man diese Einschätzung nicht publizieren sollen dürfte. Also, tut mir leid. Und das ist mal wieder so ein Ding, so typisch Deutschland halt, ne? Ja, ist ganz klar geregelt, ist eine ganz klar geregelt, was die Leute mal sagen. Ne? Also, ist ganz klar geregelt, was man sagen darf und was nicht. Das ist alles ganz klar geregelt. Und das auch im Zusammenhang mit dem Ganzen offensichtlich rechtswidrig, ne? So, das ist jetzt offensichtlich rechtswidrig, dass wenn ich jetzt sage, so die MLPD mit dieser Forderung, machen die sich halt gemein mit diesen anderen Organisationen da. Also ich verstehe das so auf Anhieb auch nicht. Das muss dann innerhalb von 24 Stunden. Das muss dann innerhalb von 24 Stunden dann bei Facebook dann jetzt demnächst gelöscht werden, wegen Netzwerkdurchsetzung oder wie, weil das offensichtlich rechtswidrig ist. Ja. Also natürlich ist es konstruiert und indirekt, aber irgendwie, das wäre mal echt noch interessant, das Urteil in die Finger zu bekommen. Also. Unhaltbare Behauptungen. Der Redaktion sind beim Fernsehbeitrag Verleugnung, in der in TTT Titelthesen Temperamente am 2. April 17 in das erste gesendet wurde, gravierende Fehler unterlaufen. Der Beitrag wurde deshalb aus der Mediathek und von der Online-Seite der Sendung entfernt. Der TTT-Beitrag stellt den Kinofilm Verleugnung Mike Jackson vor, der den Gerichtsprozess des britischen Publizisten David Irving gegen den amerikanische Historikerin Deborah E. Lipstadt nachzeichnet. Lipstadt hatte Irving mit seinem Buch einer der gefährlichsten Holocaust-Leugner genannt. Daraufhin wurde sie von Irving wegen Verleumdung verklagt. Der spektakuläre Prozess, der im Januar 2000 begonnen hatte, endete mit dem Freispruch der Historikerin. Im Fazit des TTT-Beitrags werden Parallelen zur Gegenwart gezogen, insbesondere zum gesellschaftlichen Umgang mit Verharmlosungen und wahrheitswidrigen Behauptungen. Dabei wurde die Leugnung des Holocaust und eine Leugnung des Klimawandels in einem Atemzug genannt, was in dieser Verkürzung unseres journalistischen Standards nicht entspricht und unhaltbar ist. An dieser Stelle wird der amerikanische Präsidentenberater Stephen Bannon ein bekennender Antisemit genannt. Für diese Behauptung gibt es keine Belege. Wir bedauern diesen groben journalistischen Fehler und entschuldigen uns. Heilige Scheiße. Das ist, wenn du minder ausgebildete Aktivisten statt Journalisten einstellst und nicht aufpasst. Ja, und vor allen Dingen von der Sorte, also da würden mir spontan noch so einige Beiträge einfallen, für die man fast wortgleiche Sache eigentlich drucken müsste. Ja, also... Für diese Behauptung gibt es keine Belege, außer halt die Journalisten, die in der Reise nach Hysteria den Kontakt zur Realität vollkommen aufgegeben haben. Ja. Da haben sie sich einmal ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Also sie haben ihn halt einen Bekennenden genannt, das ist wahrscheinlich das Ding gewesen. Wenn sie einfach nur gesagt hätten, Stephen Bannon ein Antisemit oder Stephen Bannon, dem man nachsagt, er wäre ein Antisemit oder so, dann wäre es wahrscheinlich sogar durchgegangen. Aber das ist wahrscheinlich das, was ihnen das Genick gebrochen hat. Weil für das Bekenntnis müsste man ja irgendwie was finden, wo er sich dazu bekennt. Ja. Aber es gibt tatsächlich sowas. Unhaltbare Behauptung. Ja, ja. Hans Meiser fliegt für Verschwörungstheorien aus Böhmermann-Show. Ja, der Typ, der hat Verschwörungstheorien geschrieben und arbeitet nicht mehr beim Böhmermann. Das war's eigentlich. Was auch für schon. Theorien genau? Nee, der hat irgendwie auf einer Seite, glaube ich, eine Kooperation gehabt, die sowas. Alternative Medien. Okay. Macht, die halt nicht die richtige politische Richtung haben für Böhmermann, und dann hat er ihn einfach rausgeschmissen, den alten Mann. Für Verschwörungstheorien. Statt das, also wenn ich Böhmermann gewesen wäre, hätte ich das mit ihm zusammen ausgeschlachtet. Ja. Böhmermann ist eigentlich doof, aber er hat halt Virtue signalen wollen. Ja. Gerade nach seinem, mit dem Söhne Mannheims oder Hurensöhne Mannheims, weißt du? Also was er da als Lied gesungen hat. Du, ich guck mir das nicht mehr an. Das ist alles 100% von der Meinungsfreiheit gedeckt. So ja, kann ja alles sein, aber... Also, was man sagen kann und was nicht, ist in Deutschland ganz klar geregelt. Willst du das etwa anzweifeln? Ubi-du. Weidel verliert vor Gericht gegen Extra 3. Die AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel wollte vom NDR eine Unterlassungserklärung. Die Satire-Sendung Extra 3 hatte sie als Nazi-Schlampe bezeichnet. Das Landgericht Hamburg lehnte die Forderung in allen Punkten ab. Verstehe ich auch nicht, warum. Ich dachte, Beleidigung darf man nicht. Also darf ich jetzt beleidigen? Also muss ich, wenn ich jetzt während dem Podcast, wenn ich beleidigend bin, muss ich mir jetzt einen Kopf machen oder nicht? Das würde ich gerne wissen, weil da würde ich gerne also auch eine bekennende Nazi-Schlampe genannt hätten, wäre es wahrscheinlich zu viel gewesen. Ja, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich mache mir auch oft Gedanken darüber, was man denn überhaupt sagen darf und was nicht. Und ich würde gerne noch mehr fluchen, aber ich traue es mir nicht, weil Kurs irgendwelche verrückten Leute, die mich anzeigen wollen. Was Ewe damit sagen will, ist natürlich, es ist alles klar geregelt in Deutschland. Ha. Das war... Ja. Fand ich einfach ein interessantes Ding, weil es mal wieder so ein, jemand, der halt merkt, wo er da reingerät in diesen Social Justice Kreisen und halt seinen Ausstieg sozusagen beschreibt. Jetzt auch nichts, was wir unbedingt hier jetzt groß lesen müssen, aber kommt in die Quellen auf jeden Fall. Und ist ein relativ langer Artikel und fand ich interessant, weil hatte ich ja schon letztes Mal gesagt, ich gucke immer ganz gerne in die Köpfe der Leute rein, die sich dieser Ideologie anhängig fühlen. Und das kannst du meistens ja erst, wenn die sich dann überlegt haben, dass das doch nicht so eine gute Idee ist. Aber halt auch so Sachen, wie dass sie sich selber dann zensiert hat und angefangen hat zu merken, dass sie halt Sachen nicht sagt, obwohl sie denkt, weil sie genau weiß, das gibt mal Ärger und ja. Guter Artikel. Oh ja, und das hier, das hatte ich eigentlich schon für letzte Woche angeschleppt. Das hatten wir dann keine Zeit mehr für, aber ich wollte es unbedingt besprechen, weil ich komme ja für die Leute, die hier schon länger zuhören, ich komme ja, die wissen das. Ich habe 10 Jahre in einem Rollenspielladen gearbeitet und hier die, wie heißen die Warhammer 40k? Zwerge Squads, glaube ich. Ne? Ah, ja. Na, auf jeden Fall haben wir die Figuren auch hier verkauft und den ganzen Kram. Und ich kenne mich halt damit aus. Und dieser Artikel sagt halt, der spricht halt für die amerikanische Szene, aber ich denke, das kann man ganz gut vergleichen. Der sagt halt dann jetzt, Dragons are for white kids, also Drachen sind für Weiße. Und das ist also ein Latino, der beschreibt, wie schrecklich das Leben ist, wenn man ein Nerd ist und dazu halt noch eine Person of Color. Oh Gott. Ja. Da würde ich sagen, da gibt's sogar eine Möglichkeit. Also gut, eine Person of Color wird da sicherlich bleiben, aber das andere kann er ja einfach bleiben lassen. Tschüss. Ja, nee, also ich finde das halt ein bisschen sehr lächerlich, weil also, na klar, hier das Bild zeigt Figuren von Games Workshop, die sind teuer und bringen auch dem Ladenbesitzer nicht so viel, weil das sind niedrige Margen, aber es ist Zeug, das läuft halt gut, das wollen die Kids auch haben oder wollten zumindest zu meiner Zeit die Kids haben, neben Pokémon und Magic-Karten. Ja, und wir haben die verkauft, das hat einen Haufen Geld gekostet, aber das ganze Hobby ist ohne weiteres auch mit wenig Geld halt zu erschließen und das finde ich halt so frech, dass er hier so tut, als sei das so ein Ghetto, so ein weißen Ghetto irgendwie, in dem halt er keinen Zugang hat wegen seiner Hautfarbe. Und er sagt halt, ja, und ich bin ja schon aufgewachsen in einem Milieu, das für Lesen nichts übrig hat. Ja, was kann ich denn dafür? Was ist, also was können die Geeks dafür, dass deine Eltern irgendwie nichts von Büchern gehalten haben und deren Eltern offenbar schon? Also das, ich weiß auch nicht, was das mit der Rasse zu tun hat. Also es würde ja bedeuten, dass irgendwie alle von einer bestimmten Rasse irgendwie doof sind oder nicht lesen können oder keine Ahnung. Also das, ich finde das einfach nur traurig. Ja. Und kannst ja mal ein bisschen und ich habe hier oben auch die Zusammenfassung ist, if Geekdom was never coded as hyper white, also wenn das Geektum niemals hyper weiß kodiert worden wäre, warum gibt es dann so eine laute Gegenwehr gegen die Inklusion nicht weißer, nicht männlicher, nicht binärer und nicht heterosexueller Stories and Characters. Ja, aus dem gleichen Grund, aus dem ich vorhin schon gesagt habe, was macht das für einen Sinn, wenn 2% eine Broschüre für 98% schreiben? Weil nun mal der Großteil der Leute, das sagt die Statistik, ja, halt so haben wollen oder ihnen das so bekannter ist und sie damit dann halt arbeiten können. Aber es hält ja niemanden davon ab. Also gerade Rollenspiel ist ja sowas, wo du spielen kannst, was du willst und wen du willst. Ja. Da gab es dann irgendwann Regelwerke, wo da vorne extra drin stand. Also das war, glaube ich, vierte Edition AD&D, glaube ich, war das erste Mal da drin, dass dann irgendwo drin stand, dass man verschiedene Geschlechter und auch Trans und keine Ahnung spielen kann. Ja, in einem Spiel, wo es schon seit den 80er Jahren einen magischen Gürtel gibt, der verflucht ist und der dich in ein anderes Geschlecht verwandeln kann, wenn du ihn anlegst. Und dann musst du ihn halt erstmal wieder loswerden, wenn du zurück willst. Aber bis dahin spielst du halt als das andere Geschlecht. Also dieses ganze Getue, ja, und halt das Blurred, dann nennt er hier We Blurred, also Black Nerds. Dabei ist ein Hispano, ich verstehe das überhaupt gar nicht. Sind jetzt alle, die nicht weiß sind, sind jetzt schwarz oder was? The Geek World needs to open its doors to us, giving space and visibility to non-white creators and characters. The Geek World needs to do fucking nothing, mein Freund. Also die müssen euch weder irgendwie da einen goldenen Teppich auslegen, noch euch eine Extrawurst braten und schon gar nicht müssen sie euch irgendwie an was teilnehmen lassen, an dem wir bisher nicht, also warum solltet ihr einen Platz vorne in der Reihe bekommen, wo Leute stehen, die schon seit zig Jahren Rollenspiel Material schreiben, etc. pp. Warum solltet ihr euch an denen vorbeidringen können, nur weil ihr verschiedene Geschlechtsteile und Hautfarben habt? Weil es gerade in ist, sowas zu schreiben, weil es viele Hate-Klicks gibt. Nee, aber ich verstehe deine Wut- und Hassrede diesbezüglich, weil es ist einfach lächerlich. Also weißt du, das ist ja so, du kannst ja für ein Fandom die anderen Leuten die Freude ja nicht wegstehlen. Also im Sinne von keine Ahnung, wer du bist, aber wenn du einfach nur Interesse an dem Fandom hast, an dem Rollenspiel hast, dann kann dich ja niemand ausschließen davon. Also das funktioniert ja so nicht. Das ist ja wie, also du kannst ja die Freude an der Sache niemandem verbieten. Also da steht ja keine Ahnung, Polizist der Heteronormativität im Spieleladen und sagt, du darfst die Figur aber nicht auswählen. Also weißt du, Weiter oben wird dann auch noch behauptet, dass halt so Sachen wie Tolkien und Heinlein und so, da würden ja auch immer nur Weiße die Hauptrolle spielen und das würde alles nur weiße Geschichten. Ja, fuck, echt? In Europa? Wirklich? Leute, die irgendwas aufs Mittelalter oder noch früher basieren, haben da meistens weiße Leute? Oh fuck, ja. Oder Leute, die in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft wohnen, schreiben nicht über Chinesen oder nur ausnahmsweise. Vielleicht ist es auch ganz gut so, weil die vielleicht gar nichts über Chinesen wissen, aber oh Gott, ey. Wieso, beim Herrn der Ringe waren noch Schwarze dabei, oder nicht? Die ganzen Orks. Ach du Kacke. Jetzt haben wir die Scheiße am Haken. Es gibt wirklich Leute ernsthaft, die das so interpretieren. Ne? Die sagen, Herr der Ringe sei rassistisch. Weil das so kodiert sei. Also die Menschen aus dem Süden sind die Bösen und die Dunklen sind die Bösen und die strahlenden weißen Elben sind natürlich die Besten. Aber das ist so unsagbar lächerlich, dass es eigentlich kaum noch lächerlicher geht. Ja, also das war ein Witz, ne? Ich bin noch, um es nochmal klarzustellen. Bitte schickt uns keine bösen Briefe. Der Chris hasst das. Fantasy. Der mag das noch. Das ist auch wahr, ja. Ja. Ja, die Frau Özuguz hat einen Artikel geschrieben für, ich glaube, der Tagesspiegel war es. Und eigentlich ist es nur dieser eine Satz aus, ich glaube, dem zweiten oder dritten Absatz, der wirklich besprechungswürdig ist. Ja, ich weiß nicht. Die, hier ist es schon. Hier ist es schon. Ui, warte oh. mal. Hast du jetzt hier? Noch weiter runter gescrollt? Jetzt habe ich wieder hochgescrollt. Da. So, sobald diese Leitkultur aber inhaltlich gefüllt wird, sagt die Integrationsbeauftragte, gleitet die Debatte ins Lächerliche und Absurde. Die Vorschläge verkommen zum Klischee des Deutschsein. Sick. Kein Wunder, denn eine spezifisch deutsche Kultur ist jenseits der Sprache schlicht nicht identifizierbar, sagt die Einwanderungsbeauftragte. Schon historisch haben eher regionale Kulturen, haben Einwanderung und Vielfalt unsere Geschichte geprägt. Globalisierung und Pluralisierung von Lebenswelten führen zu einer weiteren Vervielfältigung von Vielfalt. Aber ja, doch Vervielfältigung von Vielfalt. Das ist ja noch mehr so Vervielfalt viel, dann. So viel Vielfalt grenzt an Einfalt. Verdammte Einfall Vielfalt. Der Vielfalt und der Vervielfältigung von vielen vielfältigen, pluralisierenden Lebenswelten. Ich hätte gern, dass die Frau Özuguz eine ähnliche Rede hält, und zwar in Ankara vor diesem großen Palast, wo sie dann sagen kann, dass es keine türkische Kultur jenseits der Sprache gibt, weil in der Türkei, da haben ja schon Griechen, Osmanen, Römer, keine Ahnung, gewohnt. Ja. Es ist schlicht nicht identifizierbar, dass das irgendwie eine Kultur ist. Und dann gucken wir... Kann sie neben dem Dennis Yücel Platz nehmen. Take back Konstantinopel. Es ist so traurig, so eine Scheiße zu reden. Ich meine, ich verstehe schon, du möchtest gerne Multikulti-Dings reiten und so, aber dich dann zu so einer Äußerung zu versteigen, wie das deutsche Kultur praktisch nicht existiert jenseits der Sprache, ist extrem traurig. Ist, also, und kann ich auch von jemandem, der wahrscheinlich irgendwie auch studiert hat oder so, auch wirklich nicht ernst nehmen. Das ist pure Propaganda, und zwar so flach, dass es jeder gleich merkt. Vervielfältige mal deine Vielfalt, würde ich sagen. Ja. Kulturelle Vielfalt ist vielleicht anstrengend, macht aber die Stärke der Nation aus. Ja, das haben wir in Jugoslawien gesehen. Erst war es anstrengend und dann hat es die Stärke der Nation ausgemacht. Was ist eigentlich aus Jugoslawien? Ach, gibt's nicht mehr. Stimmt. Da war was. Die waren wahrscheinlich nicht globalisiert genug. Nee, die hatten kein Netzdurchsetzungsgesetz, damit der Hate Speech eingedeckt werden kann. Die hatten keine Frau Özuguz. Ja, die wird das schon richten. Die wird die Vielfalt schon eintreiben. Ja, nun folgt eine Rede zur Lage der Nation von der Bundeskanzlerin von Regenbogistan. Da ist halt echt eine Regenbogenflagge im Hintergrund. Du scheiß Stereotyp, du wandelndes, Manuela. Ja, heilige Scheiße. Alles nur hohle Phrasen. Ich wundere mich echt, wie das funktioniert, tatsächlich Politiker zu sein und wirklich so hohle Phrasen rauszuhauen. Ich bin total gespannt, was ein Ida-Hot ist. Ich auch. Der 17. Mai ist der internationale Tag gegen Homo- und Transfeindlichkeit, der Idaho. Es ist ein guter Tag, denn am 17. Mai 1990 hat die Weltgesundheitsorganisation Homosexualität aus dem internationalen Katalog der Krankheiten gestrichen. 17 und 5, diese beiden Zahlen, erinnern aber auch an den Paragraphen 175 des Strafgesetzbuchs, der einvernehmliche homosexuelle Handlung unter Strafe gestellt hat. Unter Männern, muss man noch dazu sagen. Nicht unter Frauen. Von heute aus wirkt das absurd und weit weg. Aber die Verurteilungen seit 1945 sind bis heute rechtskräftig. 5.000 Betroffene leben noch und sind vorbestraft. Im März... Betroffene Männer. Frau Frauenministerin. hat das Bundeskabinett den Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung dieser Urteile beschlossen. Die noch lebenden Opfer sollen rehabilitiert und entschädigt werden. Endlich. Aber auch heute erleben lesbische, schwule, die noch lebenden männlichen Opfer, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt. Der Idaho erinnert nicht vom Staat. Außerdem Beispiele bitte. Daran. Außerdem hat sie gerade, auch heute werden Lesben und Schwule gesagt. Also sie hat mal eben die ganzen Opfer vereinnahmt, um heute die bunthaarige Masse irgendwie damit in Verbindung zu bringen. Finde ich auch eine ziemlich, ja, ist eigentlich nicht sehr taktvoll den eigentlich Leuten gegenüber, sie, die immer noch vorbestraft. Ja, das Witzige ist, eigentlich hätte sie halt auch gar keinen Grund darüber zu reden, weil sie ist nicht Ministerin für Homosexualität oder so. Und sie ist auch nicht Ministerin für Männer. Und das hat. Du, ich weiß, hast du dich mit dem Staatsapparat von Einhornistan so sehr, dass du weißt, wer da was macht? Also ich. Naja, aber das ist ja im Prinzip das Ding, ne, dass die ja für Männer nicht zuständig sind, weil es ist ja auch jeden Tag Weltmännertag, ne, das kommt ja schon mal dazu. Die wurden zwar, ne, systematisch hier vom Staat verfolgt, wenn die andere Männer geliebt haben, wie wir gerade gelernt haben, aber es ist jeden Tag Weltmännertag. Und deswegen haben wir auch ein Frauenministerium, wegen Gleichstellungspolitik, damit wir endlich Gleichheit haben. Sexuelle Orientierung, die eigene geschlechtliche Identität leben und zeigen können. Alle, die an diesem Tag Aktionen machen oder auf die Straße gehen für Vielfalt, gegen Diskriminierung, für Gleichstellung und Gleichbehandlung, haben meine Unterstützung. Schwesig, höchst erotisch. Aber die Kahane ist noch viel erotischer. Fleisch ist die Wurzel des Patriarchats. Ich werde jetzt noch mal was sagen, was alle unsere veganen Zuschauer triggern wird. Aber die Mangelernährung, die durch Fleisch zustande kommt, tut deine Gene nachhaltig ändern. Du tust mutieren und du hast dadurch eine erhöhte Krebserkrankungsrate und dein Herz hat die höhere Wahrscheinlichkeit, einfach spontan einen Herzinfarkt zu bekommen, weil du eine Mangelernährung hast. Das ist eine Studie, jetzt, die man ergoogeln kann. Mit oder ohne Fleisch? Fleisch. Ohne. Nee, also wenn du kein Fleisch isst, dann... Ah, okay, das wollte ich wissen. Dann tut an ein Gen, was für Kram im Magen zuständig ist, mutieren, weil du nicht genügend Vitamine abbekommst. Und der Körper tut die dann halt auf natürliche Art und Weise durch eine Mutation die Mangelernährung ausgleichen. Und diese Mutation, die führt dann zu eben Erbschäden, die dann auch vererbbar sind. Das hat man in einer riesengroßen Studie, wo man Gensplicing gemacht hat, herausgefunden, wo man Bevölkerung, die traditionell vegan leben, analysiert hat und Veganer und normale Menschen und dann halt festgestellt hat, dass der Gendefekt sich dort häuft, wo Leute vegan essen. Veganer und normale Menschen. Ja. Neue archäologische Erkenntnisse geben Veganern noch mehr Gründe, sich selbst als die besseren Menschen zu sehen. Könnte es sein, dass der Autor vegan lebt? Weiß ich glaube nicht. Ich glaube, der isst jeden Tag 3 Steaks. Also es geht dann irgendwie darum, dass in der Steinzeit die Leute alle großenteils halt irgendwelche Körner gefressen haben. Und irgendwann fing das dann mit Fleisch an und dann hat man festgestellt, dass die Diät der Männer mehr aus Fleisch bestanden hat als die der Frauen. Und dadurch sind die Männer dann immer stärker geworden und konnten die Frauen schließlich patriarchal unterdrücken. Das ist die grobe Zusammenfassung des Ganzen. Ja? Na, das macht also wir haben den Weibern nur das billige Zeug gegeben, damit sie nicht so stark werden. Männer haben sich damals schon eine machohafte Ernährungsweise angeeignet, über die Männlichkeit auch heute noch definiert wird. Frauen blieben hingegen weiterhin bei weizenbasierten Nahrungsmitteln. Das ist so lächerlich. Das macht auch total viel Sinn. Du schwängerst eine Frau und die trägt dann dein Gen-Nachfahre und dann tust du die Frau unterernähren. Das macht sehr viel Sinn. Das ist immer in der Natur so, dass der Muttertier dann Nahrung entzogen wird. Aus Gründen, die nur die Natur verstehen kann. Ja, hier eben, ne? Weißt du schon mal, wie du dich verhalten musst? Ja. Oh, ja. Ja, Broadly. Journalismus-Imitat, nur kurz mit Wasser aufkippen. Landgericht Leipzig verurteilt Freistaat Sachsen wegen Frauenbevorzugung bei Professuren. Ich hoffe, dass das einfach das Urteil Schule macht und dass noch ein Haufen Unis verklagt werden. wenn du halt einfach Leute diskriminieren tust, weil sie einen Penis haben, oder bevorzugen tust, weil sie eine Vagina haben, oder cool. Umgekehrt, ist halt ist halt scheiße. Auch durften sie die Zweitplatzierte nicht vorziehen, weil sie Genderforschung treibt? Interessant. Ja, da wurde jemand vorgezogen in der Universität, weil er Genderforschung betreibt. In den USA, Berkeley, in Deutschland ist es Praxis, was in Berkeley vorkommt. Das ist Dunkeldeutschland, geistiges. Ach so, die haben fälschlich behauptet, sie bräuchten jemanden, der Gender Studies Schwerpunkt hat, um die Frau vorzuziehen. Na, das ist natürlich doof. Das ist natürlich richtig doof, wenn das dann hinterher nicht stimmt. Und dann, ja, dürfte die Fakultät noch richtig Ärger kriegen. Finde ich gut vom Danisch, den Smiley hier. Da platzt das gesamte Universitätssystem. Ey, was ist so lächerlich, oder? Ja, Böhmermanns Praktikantin entdeckt die Vagina. Sie wurde benachteiligt, weil sie eine Scheide hat. Kennt ihr den Song? Das war doch schon, die hat doch so einen Song gemacht, oder? Ja. Und ja, ich fand den Artikel aber trotzdem ganz, ganz interessant. Hattest sogar ich habe jetzt extra gelernt, Vulva zu sagen. Vulvaismus. Vulva. Hier, das gibt Ärger mit YouTube. Scroll weiter. Das ist Vulva. Vulva? Die Vulva. Ja, ich, keine Ahnung. Jan Böhmermann, das so intellektuelle Dorfdutze, wo jeder mal ran darf. So, keine Ahnung. Ja, außerdem, also Böhmermann war ja vor ein paar Wochen bei Seth Meyers in der Sendung. Also das ist ja auch einer von diesen Late-Night-Leuten aus Amerika. Und Seth Meyers ist auch einer, wo ständig irgendwelche von seinen Autorinnen da irgendwie vor die Kamera gezerrt werden und dann erzählen dürfen, wie benachteiligt sie sind. Ja, aber sein Auftritt da fand ich mega schlecht. Der hat dann irgendwelche Hitler-Witze gemacht. Ja, der ganz war auch ehrlich, als Deutscher so, hey, es ist halt echt schon ein übles Stereotyp. So. Das ist halt wirklich so, flacher geht's kaum noch. Also da fast so schlimm wie Rammstein in der Außenwirkung. Ja. Ja, also wirklich so, du wirst dann nach Amiland eingeladen werden und dann Hitlerwitze machen. Good job, Böhmermann. Good job. Keine Ahnung, schlechter geht's nicht mehr. Ja, wir müssen die Mathematik ändern. Ja. Ist, was wir hier auf dem Blog der American Mathematical Society lesen. Also Männer sollten, wenn sie weiß sind und heterosexuell und cis, dann sollten sie bitte jetzt ihren Job mit Macht aufgeben für die Frauen. Oder zumindest raus aus dem Personalkomitee und dafür sorgen, dass man von einer Frau von Farbe oder einer Transperson ersetzt wird. Weil, ja. Ja, Frau plus Farbe gleich einstellen. Mhm. Und dann geht es hier halt im weiteren Ding dann auch um Mathe, weil das ist ja die American Mathematical Society. Kannst ja mal ein bisschen weiter. Also es geht hier darum, dass halt IQ viel zu hoch eingeschätzt wird auch und mathematische Fähigkeiten zu hoch eingeschätzt werden. Es wird von einem, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das hier drin war oder in einem Kommentar dazu, ein Cult of Genius wird angeklagt. Ja. Was soll das bedeuten? Divorce is still largely viewed as a sign of a mistake. Echt, Kulturmarxismus. Es tut mir leid. Ich weiß, ich schmeiße es immer hin und her, aber was soll dieses dumme Geschwätz, Alter? Mathematik, was hat das mit Mathematik zu tun? Wir müssen jetzt über unsere Gefühle reden und Scheidungen negativ angesehen. Ja, aber warte mal, das steht doch da. Wir wissen nämlich auch, wir haben keine guten Role Models, wie eine feministische Mathearbeit oder eine Matheabteilung aussehen soll. Ja? Ja, dann werde dieses scheiß Role Model und frag nicht dauernd nach Erlaubnis, ob du nach Größe streben kannst. Das ist so gottverdammt erbärmlich, wenn so miserable Gestalten dann sagen, wir haben niemanden, wo wir aufschauen können. Ja, dann arbeite doch Tag und Nacht, um Größe zu erlangen. Mach das doch! Und schreib nicht, hey, wir brauchen Role Model und wir brauchen Genderbeauftragten. Das ist so erbärmlich, Alter. Und wenn Männer halt kommen und fragen, was sie helfen können, ist das halt nur, damit sie als gute Typen dastehen können, die den Frauen ein kleines bisschen von ihrer Macht abgeben, aber schön weitermachen können, weil die Frauen sonst nerven. Das ist schon fast eine Erkenntnis, aber halt auch wieder nur fast. Nee, aber mich regt es übelst auf. Also einfach dieses, es gibt Mathematiker, die brillant sind, die halber dem Wahnsinn verfallen, wenn sie über mathematische Probleme nachdenken, wenn sie bahnbrechende Sachen machen, die wirklich sich aufopfern und Zeit um Stunde einfach nur in das Thema sinken lassen und sich und das ganze Leben abtanzen und zugrunde arbeiten. Und dann finden sie irgendwas Interessantes heraus und dann stellt sich eine dumme Frau daneben und sagt, das will ich auch. Ich will zwar nicht dieselben Opfer bringen, aber ich bin benachteiligt, weil ich nicht genauso bin wie der sich halb ins Grab arbeitet. Ohne Spaß. My husband and I are both exceptionally reasonable and good-intended people. You think sexism is bovine poop? Was können die Universitäten tun? Na, das ist einfach. Stellt keine weißen Cis-Männer mehr ein. Ja, haben wir in Deutschland schon. Bis das Problem weggeht. Das Problem. Und wenn du denkst, das sei eine komische oder unseriöse Idee, dann ist das nur, weil du Sexist, Rassist und Transphob bist. Da-da! In your face. Viel mehr Vielfalt. Also wenn du nicht meiner Meinung bist, ne? Wenn du eine nicht marginalisierte Person einstellst, dann unterstützt du nicht nur diesen einen Bewerber, den du magst, sondern du unterstützt eine Person oder belohnst eine Person, die ihr ganzes Leben lang schon belohnt worden ist. Du rechtfertigst das System, das die Bewerbung von dem so gut aussehen lässt. Du bist nicht unschuldig, du hilfst dem System und es braucht deine Mithilfe, ja, oder deine Zustimmung. Ja, haha. Wenn es für deine farbigen Studentinnen keine Rollenvorbilder in deiner Abteilung gibt, dann ist das nicht Meritocracy, das bist du schuld. Ja? Wenn du glaubst, dass die großen Mathematiker überdurchschnittlich viele Männer dabei haben, dann und du glaubst, das wäre wegen ihren Verdiensten, dann ist das dein Sexismus. Oh ja. Geht das noch lange so weit? Naja, aber wir können mal runterscrollen zu den Kommentaren, weil da ist dieser wunderbare Kommentar, den ich auch das war einer von den ersten. Nicht so schnell. Ah, fuck. Naja, auf jeden Fall sagt er, wenn ich es zusammenfassen kann, irgendwie, ja, wir sollten viel weniger auf den IQ eingehen dabei. Ja, wir müssen Mathe und den IQ irgendwie entkoppeln. Wie soll das gehen? Ja, das habe also ich mich dann auch gefragt. Es ist prestigeträchtig wegen der großartigen geistigen Leistung, die das Fach hervorbringt. Deswegen hat es Prestige. Und dann kommt eine Kulturmarxistin daher und sagt, ich will jetzt da auch mitmachen dürfen, obwohl ich dumm wie ein Stück Brot bin. Anhalten. Ich hab schon angehalten. Hier. Ah, okay. We need to decouple success in mathematics. Success in mathematics from IQ. Hä? Okay. Der IQ ist ein soziales Konstrukt, das cis-heterosexuelle weiße Männer erfunden haben, das Intelligenz auf der Basis von Kultur definiert. Das stimmt schon, klar. Aber was auf welcher Basis denn sonst? Und das ist cis-het-white-men, ich weiß es nicht. Müsste man mal nachgucken, ob die alle white und cis-het waren. Alle, ich weiß es nicht so genau. Vielleicht waren Bisexuelle dabei oder... Ich würde am liebsten unter den Kommentar einfach nur drunter kommentieren, the bell curve. Dummerweise gibt es eine direkte Korrelation zwischen hohem IQ und einem Doktortitel in einem MINT-Fach. Und das ist nur allzu reflektiv darüber, davon, wie weiße Cis-Het-Männer die Wissenschaften geschaffen haben, um ihre eigenen Machtstrukturen zu sichern. Ach, ey, wenn ich sowas lese. Ich sehe uns immer in so Kutten um irgendwie so einen Opferplatz rumstehen und murmeln irgendwie auf unseren Jahresversammlungen. Und dann, was ich, opfern wir noch 2-3 Frauen, damit der Gott des Patriarchats befriedigt ist. Dann gehen wir an unsere Unis zurück und verdienen Millionen. Ja, und das hat der Gazat getwittert zur gleichen Zeit und man könnte ja eigentlich fast glauben, dass das die gleiche Person ist. Also das ist hier ein Lebenslauf. 1998 bis 2002 hat sie externe und internalisierte Misogynie überlebt. Und externen und internalisierten Rassismus. Dann an der Princeton University, Master in Mathematics, beste Adresse auch, ne? Wieder Misogyny, Racism, survived pervasive and internalized cult of genius mythology, also die Mythologie, dass es Genies gibt und dass die an Universitäten vielleicht sogar hier und da auftreten. Das hat sie überlebt, ja. Dann weitere großartige Dinge, die sie getan hat. Sie hat einen Menschen in ihrem eigenen Körper gewachsen und den auch geboren mit dem eigenen Körper, hat mit dem eigenen Körper Milch hergestellt, um diesen neuen Menschen zu unterstützen, hat die Schwangerschaft, die Geburt und Kinderpflege. Das ist alles heteronormativ. Hör auf, heteronormativ. Heteronormativ. Infant Care Related Misogyny finde ich aber auch saugeil. Kinderpflegebezogene Frauenfeindlichkeit. Das muss Alter bunter Schwede. Werden. Und dann hat sie nochmal hat sie New Human mit einem eigenen Body gemilkt. Ja. Und dann hat sie noch überlebt ihre Doktorarbeit zu schreiben, während sie zu Hause mit ihrem Kind war. Ja. Das hat sie survived, überlebt. Ja. Survived. Alter, kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Ja, hatte ich auch gehört. Es gibt Streit über das Kreuz. Ist das Kreuz da vorher auch gewesen? Also als das noch ein Schloss war? Ja, dann keine Frage, kann das doch da drauf, ist mir doch egal, eins mehr oder weniger. Ja, außerdem, es gibt auch Kreuze, die am Bundestag kleben, von daher. Also, sollen sie es da abnehmen und da drauf kleben? Ist meine Meinung. Da wäre ich dabei, ja. Da hat es nichts zu suchen, hier passt es halt historisch. Ich meine, soweit was historisch zu einem Gussbeton-Bauwerk irgendwie passen kann, halt. Das wie ein Schloss aussieht. Ja, das ist noch so das Schmunzelding zum Abschluss heute. Wie lange bleibt Christus im Körper? Das will ich jetzt auch nicht genau durchgehen. Also es ist eigentlich, der Titel verspricht eigentlich zu viel. Ich dachte, ich kriege jetzt eine Abhandlung darüber, weil Jesus verdaut ist, nachdem ich ihn gegessen habe. Aber hier steht halt nur irgendwie drin, dass er noch eine Weile bleibt. Aber ja. Also ich musste bei wie lange bleibt Christus im Körper irgendwie an Schwellkörper und mexikanisches Gefängnis denken. Aber ich weiß Jesus nicht, oder wie? Warum? Okay, nee, die reden ich hier. Ich hab dann aber noch den Artikel, da ist irgendwo noch ein Artikel verlinkt. Wusstet ihr, dass es in jeder Kirche einen Abfluss gibt? Und wenn eine Hostie auf den Boden fällt, wird die in Wasser getan, dann löst sie sich auf und dann wird die in den heiligen Abfluss gekippt. Geil. Ja. Finde ich gut. Ja, das gab hier irgendwie einen Link, glaube ich. Oder ach da, so, Sakrarium so. Da unten. Oh, war ja. Tatsache. Und da kommt dann halt auch, wenn Messwein auf den Boden gefallen ist, musst du das mit einem sauberen Tuch aufnehmen und dann auswaschen. Und das ausgewaschene Wasser muss da auch rein, weil das ist ja heilig. Oder gebrauchtes Taufwasser und solche Sachen. Das Wasser, das du nimmst, um die heiligen Geräte zu putzen, muss auch in diesem Dings, weil es also ist völlig irrsinnig. Ja, also ich bin der Meinung, das ist total sinnig und wir sollten unbedingt auch so unsere Politik an christlichen Glauben ausrichten. Also in jedem Haus wird dann in Zukunft so ein Sakrarium, Ding installiert. Ja. Genau, für jeden Keks muss ich dann den hinterher da ausspülen. Ja, okay. Das waren die Weltraumaffen. Geile Scheiße, Alter. Ich würde gerne mehr fluchen, aber ich bin mir rechtsmäßig nicht so sicher, ob ich das tun darf. Ja, und wir ruhen uns jetzt einen Moment aus nach 3 Streams diese Woche und nächste Woche sind wir wieder für euch da. Mit mehr High Energy. Ja, Dunkeldeutschland. Und Personen mit Munitionshintergrund und alle, die der Buzzword-Kultur einheimsen. Und viel mehr Vielfalt. Und viel mehr Vielfalt. Verdammt. Und keiner Einfall. Macht's gut, Leute. Und gönnt euch mal ein Bonbon. Und einmal schön aus der Falle rollen. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.